Platte von Residence rausgebracht hat in seinem Magazin, so eine Flexi-Single. Also sowas gab es auch, aber die kamen eher von außerhalb. Und wir haben mit dem Projekt, also der Gedanke war, in dem Umfeld dieser ganzen Post-Punk-Szene um einstürzende Neubauten, Malaria, Frieda Butzmann, gab also ganz, ganz viele Leute, die irgendwas machten. Das hörte sich meistens ziemlich grausam an und das war aber gar nicht schlecht, weil es gab ein Publikum, das sich das anguckte. Das heißt, wir gingen in so ein besetztes Haus, machten ein Konzert mit unserer damals Chris Dreier, das war unsere Schlagzeugerin. Wir hatten nur 4 Stücke parat. Und aus dem Publikum kam Klaus Meck und sagte, schöne Grüße von Alfred Hilsberg aus Hamburg, er möchte eine Platte mit euch machen. Wir hatten aber nur 4 Songs bis jetzt. Also man kriegt ein Angebot, also eine Möglichkeit, auch wo man gerade vor 20 Leuten spielt, aber das zeigt so, die Stimmung war, es war offen. Also man konnte etwas tun. Ne? Und dann haben wir diese Platte rausgebracht mit den 7 tödlichen Unfällen im Haushalt, die dann da geschildert. Die traute sich kein Radio mehr zu spielen. Ist auch interessant. Also die tödliche Dosis ist insgesamt häufiger in der DDR-Radio gespielt worden als im Westradio. Kein Witz. Dieses Stück, die tödlichen Unfälle, ist einmal gespielt worden von Wolfgang Hagen, der war, glaube ich, Kulturchef Deutschlandradio oder irgendwie sowas. Ne? Der hat gesagt, er hat es gespielt während der Funkausstellung, weil dann achten die nicht so zu Chaos und achtet man nicht so auf das, was da läuft im Radio. Auf jeden Fall interessanterweise die ganzen Bands, die man da, die heute so bekannt sind, die wurden eigentlich nie gespielt. Also Gudrun Gut meinte, auch Wolfgang Hagen hat ihr die Möglichkeit gegeben, mal ins Studio zu kommen. Die hat überhaupt keinen Urlaub nicht ernst genommen. Also ihre Band. Ne? Und, aber wir hatten irgendwie dann doch Grund, auch so in bestimmten internationalen Kulturszene oder so ziemlich schnell doch Aufmerksamkeit und Erfolg. Und zum Beispiel wurden wir 1983, 84 im Silvester eingeladen ins riesige Delphi-Kino, wo man die Filmfestival auch stattfindet, und sollten dort im Rahmen der Ausstellung der Hang zum gesamten Kunstwerk von Harald Zehmann eine Performance machen. Da haben wir mit Tabea Rubenstein so, dann haben wir diese Leinwand gesehen und ich gesagt, Mann, da bist du doch eigentlich Apokalypse, ja, wer geht zugrunde, fand ich blöd. Es geht an schlechten Geschmack zugrunde oder man stirbt nach Hausherzunfall und dadurch an der atomaren Apokalypse. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Also habe ich gesagt, woran gehen wir wirklich kaputt? Das sind die Tapetenmuster. Guck mal, diese scheußlichen Tapeten. Und dann bin ich in so einen Laden gegangen, der so Jahreskatalog 1984, Tapetenmuster, die scheußlichsten Muster. Und die filmen wir mit einem Super 8 ab. Aber es muss so aussehen wie CinemaScope, man hat so eine Maske vorgemacht, damit das auch gewaltig auf der großen Leinwand kommt. Und das haben wir dann Silvester gemacht, da waren die halbe Publikum mal besoffen. Also, dann lief halt der Film, den können wir jetzt einfach so eine halbe Stunde laufen, das ist eh ohne Ton, kann man ruhig unterhalten, stört gar nicht. Und dann kann man, das ist also quasi der Jahresgesamtkatalog für das Jahr 84, damit versteckt man seine Bände. Und ich fand es auch als Film ganz toll, weil kann man viele Filme sind schlecht und sind eigentlich Tapeten. Ne? Sie verkleiden irgendwas, damit man nicht sieht, dass da gar nichts ist. Also so wie eine Wand, die ist weiß und die wird abgedeckt und verschönert. Und ein Film bewegt sich halt so. Der guckt, der streift diese Tapetenmuster halt so ab. Jemand sagt, na ja, das ist ja eine tolle Idee, 84. So, es wurde Silvester 83, 84. Premiere im großen Delphi-Kino. Natürlich schlecht wegen dem Licht, weil es so riesig ist, dass es natürlich ein bisschen blass wirkte. Na? Habt ihr dazu dann live performt? Das war die erste Tapete. Was? Habt ihr dazu dann live performt? Oder das ja, schon? Dazu haben wir Chöre und Soli gesungen, also von diesem Plattenprojekt. Liedchen gesungen, wie zum Beispiel, also wir haben mal so 5-Minuten-Liedchen von diesen Platten. Das sollten wir vielleicht kurz mal erklären. Chöre und Soli ist die dritte Veröffentlichung der tödlichen Dosis in einer Sonderform, die einmalig ist, weltweit, soweit ich jedenfalls weiß. Erzähl mal kurz, was spezifisch ist. Also der künstlerische Konzept zum Beispiel von Niki und mir war, wir die tödliche Dosis, also mal einen Namen finden. Und er sagt, ja, da wurde bei ihm in der Schule mal ein Mädchen gehänselt, die hieß Doris und tödliche Doris, haben sie immer zu der gesagt. Ich bin gemein und Doris, das war West-Berlin, Welthauptstadt des Heroins, David Bowie, ne, der kam nach Berlin, um clean zu werden, kriegte dann mit, das verbindet von den Junkies überall. Und ich lernte auch dann Christiane F. kennen und so weiter. Also die Szene war sehr überschaubar. Christiane F. war übrigens clean, ne, dann bis 83. Also als der Film lief und sie weltberühmt wurde, als berühmtestes Junkie, ne, Opfer, in der Zeit war sie ganz clean und stand mit mir auf der Bühne. Also im Junkie-Festival. Und hat dann gesungen, irgendwie, ich bin süchtig nach Musik oder sowas. Also keine Ahnung. Zusammen mit Alexander Borsig, genau. Der Schützenneubauer. Genau, genau, genau. Und der Gedanke war, also wenn wir keines, wenn also im Kunstbereich es sehr schwer ist, Aufmerksamkeit zu finden und da irgendwo anzukommen, aber in der Musik das viel einfacher ist, warum soll man nicht eine Skulptur aus Musik bauen? Also warum soll man nicht also Klang als Material begreifen? Und sagen, wir bauen einfach eine Person, also die tödliche Doris, ein Popstar, der gar keinen Körper hat. Und der Körper entsteht aus der Projektion der Leute, was sie darüber sagen. Also wir nehmen das immer wieder, was wir kriegen, als Material und bauen damit sozusagen eine Persönlichkeit. Und deshalb ist die erste LP, ne, oder so wie eine Frau, oder wie so ein Porno, so was ausgeschnitten, so ein blödes Bild, wo sie etwas anhat, schon, klar. Aber irgendwie so irgendwie sieht irgendwie, ja, billig aus ein bisschen, das Ganze. Und die Grafik ist super schlecht. Und wir waren Grafikstudenten. Also wir haben das als unsere Arbeit abgegeben, weil der Professor wollte uns keine Abzeichnung geben. Ich habe die ja nie gesehen. Die waren ja nie hier. Waren sie mal hier? Das Aufgabe war doch, ein Plattencover zu machen. Ja, ja, wir haben das Cover gemacht und die Musik auch gleich dazu. Und dann war die Sache, war dann okay. Und das Besondere dieser ersten Platte ist, was halt was Besonderes war, eine Vinylschallplatte zu machen für mich damals, also als junger Typ sozusagen, war, jedes Stück sollte möglichst total anders sein. Das heißt also, man ist ja als Mensch, ist man doch mal albern und kichert, dann ist man traurig und ernst. Also es sind lauter Widersprüche scheinbar. Also alles und in der Popmusik soll man immer eins sein. Also einer ist dann immer der Melancholische, einer ist immer der Lustige, es sind immer die Witzigen oder die Bösen und so weiter. Also sind, in der Popkultur ist man verlangt, ein Image zu haben. Und kann man etwas machen, wo man sein Image permanent auflöst, weil die Identität einer Person besteht ja aus unterschiedlichsten Schattierungen. Also machen wir eine Platte, wo ein ganz romantisches, wunderschönes Lied vorkommt, das aber auch ernst gemeint ist, nicht ironisch. Und danach kommt dann irgendwie eine Geschichte von Robert, der sich von Gabi trennt, weil sie die FDP eintritt. Sowas. Und so eine Lebensgeschichte, die völlig beknackt ist. Ja, und solche Sachen aneinander geheftet, welches Stück passt am wenigsten zum anderen. Also so die Platte eben nicht gemacht, so schön Eingang und so Ausgang, sondern immer das Stück gesucht, was am besten nicht passt. Und das letzte Stück ist dann in der Pause, heißt das. Das war die Pause zur nächsten Platte. Und jetzt haben natürlich alle, die Platte rezensiert haben, haben gesagt, ja, wo wollen die Gruppe hin? Und das ist ja alles ganz, wir kommen ja damit gar nicht klar. Oder interessant, das Stück ist toll, das. Also Dietrichsen sagte, die Hälfte der Platte ist ganz toll. Mindestens die Hälfte. Und dann kommt natürlich die Frage, was kommt danach? Weil jeder Rezensent, der jetzt so eine Platte hört, denkt, ja, und jetzt kommt aber das nächste dritte Projekt. Und dann habe ich mir damals überlegt, wir müssen etwas machen, dass keiner mehr über die Musik spricht. Also ablenken vom Inhalt, das Äußerliche. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo angeblich das Äußerliche keine Rolle spielt, was überhaupt nicht stimmt. Aber dazu behauptet, es ist nur auf die inneren Werte und so, jeder weiß, spielt alles eine Rolle. Geschlecht spielt eine Rolle, Aussehen spielt eine Rolle, Körpergröße, alles. Hat unglaublich viel Einfluss. Und das heißt, dann dachte ich, eine Platte, die so groß ist, dass sie nicht auf den Plattenspieler passt, könnte doch gut sein, die man gar nicht auflegen kann. Oder irgend so eine, die sich selbst zerstört. Oder also, ich habe lange, lange, lange überlegt und so eine Idee, also dass die Leute sehen dann vielleicht, als das dann rauskam, die Idee da war, denken wir, das ist so eine Blitzidee, ist aber nicht. Es war also ein langer Prozess zu überlegen, wie kann die Platte so aussehen. Und dann ging ich irgendwann beim KDW im Spielzeugabteilung, sah ich plötzlich Puppenschallplatten, diese kleinen Schallplatten, die man hinten auch als Lachsack, die man so im Körper der Puppe hat, die dann so abgespielt werden, 20-Sekunden-Liedchen, wo man so zum Beispiel also in 20 Sekunden kann man viel machen. Zum Beispiel, was ich. Du musst jetzt, wenn ich so machen muss, sagen, Achtung, eine asymmetrische Figur. Ja? Du musst da reinrufen, dann können wir ein Stück rekonstruieren. Achtung, ja. Also, wir bilden eine Knospe. Wir bilden eine Rosette. Wir bilden eine sich öffnende Blüte. Wir bilden, Achtung, eine asymmetrische Figur, eine Gießkanne. Also das kann man in 20 Sekunden mal unterbringen. Und also wir haben also 16 Stücke gemacht. Und das Wichtige ist aber, dass diese Box, dass sie nicht teuer sein sollte. Also das war ganz wichtig, dass die ist also mit dem Abspielgerät und der Batterie in so einem Karton gewesen, der aussah, als ob da 10 Wagner-Platten oder Abbas gesammelte Werke drin sind. Das heißt also, wichtig war, dass die Optik, dass die Optik sozusagen auch, dass die Leute also im Geschäft denken, ah ja, das ist genau, klick mal ran. Also es gab übrigens interessanterweise einen Vertrag bei Alfred Hilsberg über 3 Produkte und wir wollten nicht mehr die dritte Platte machen, weil die zweite ist ja so limitiert, ne? Das sind mal 1 von 3000. Wir wollten eigentlich nur wissen, wie viel wir betrogen werden. Also wir haben es nicht limitiert, um die selten zu machen, sondern wir haben gesagt, der macht ja nie eine Abrechnung. Wir wollen wenigstens wissen, wenn wir es bei der ersten schon nicht erfahren haben, um wie viel wir betrogen werden, damit wir wenigstens eine Idee haben. Also der hat mindestens 3000 verkauft und nicht abgerechnet, aber ich denke mal, es sind auch viele ohne Kugelschreiber-Signatur hinten existieren. Also der hat wahrscheinlich 5000 gemacht, verkauft. Also Hilsberg von Zigzag Records, ja. Wobei man dazu sagen muss, dass er das Geld dann wahrscheinlich für gute andere Projekte verwendet hat. Das sagt man immer so, davon kann man nämlich auch leben. Das ist nämlich auch. Ja, du kannst doch einfach sagen, ey, ich bin pleite, 30 Jahre lang. Also, und alle sagen, ja, der ist so idealistisch und produziert schon. Du sagst, ja komisch, der wohnt aber nicht von Hartz IV, er lebt nicht von Hartz IV, der lebt in einer ganz hübschen Wohnung, fährt immer mit Flugzeug damals, fliegt da rum und geht immer essen und so. Also ganz arm kann man nicht sein. Also ich will ihm jetzt nichts Böses nachsagen, weil es war so, wir haben die erste Platte gemacht und ich habe da eine Abrechnung mal, wir haben einen Vertrag und so, weil der macht ja immer riesige Verträge. Der hat sich auch wieder gemeldet vom Jahr und sagte, ja, leider gibt es nur 45 Euro, ob da ein Cent da drauf sein. Der Witz ist nur, dass ich weiß, dass ich noch nicht mal diese 45 kriege. Das ist der Witz. Also wenn man dann denkt, naja, der ist so knapp und kriegst dann irgendwie 20 Seiten Vertrag, unterschreibst da und kriegst keinen Pfennig. Und die Neubauten zum Beispiel. Also das ist auch das Geheimnis, warum die Bands wie Neubauten dann nicht auf dem Label bleiben. Weil, also du kannst davon nie leben, weil... Ich weiß nicht, wie hoch die verschuldet sind, die Leute, aber wahrscheinlich, wenn wir mal irgendwie dann kommen dann irgendwelche Riesenabrechnungen. Mein Bruder, der hat das halt auch erlebt, der hat ja Platten da gemacht und dann wollte jemand einen Film über die Band machen, dann hat er irgendwie gesagt 4000 oder so und dann war meinem Bruder Schluss. Bloß, dass das Geld die Leute nie erreicht, ne? Das muss man einfach sagen. Ist ja nicht schlimm, hat die Sachen gefördert. Ich habe mich ja gefreut, dass da jemand im Punkt kommt und sagt, ja, ich mache eine Platte mit euch, der hat einfach alles abgegrast. Das ist ja gut, solche Leute. Bloß die zweite Platte haben wir dann halt imitiert. Also die Leute denken mal, geheim, du bist der 2384. von 3000. Das ist einfach, wir wollten aber wissen, wie viel Geld kriegen wir nicht abgerechnet. Und wenn du 3000 machst, kriegst du eine ganze Menge Kohle. Wir haben ja sehr geringe Studiokosten gehabt. Und dann kam ich halt Vertrag, ich bin ja nicht vertragsbrüchig, also ich will ja mal Verträge erfüllen, die Option für die dritte Produktion. Was? Das kauft ja keiner, das kostet ja unheimlich viel. Das kostet mich in der Produktion schon mehr als eine normale LP, weil ne, die muss man alle pressen lassen, diese Maschine aus Italien, gab nur eine Firma, die das machte, die schrieb ich an, sagte, wir sind eine Punkband und die haben gesagt, also wir dachten, wir wollen eine Puppe produzieren in einer 2-Millionen-Auflage. Nein, die wollen nur 1000 Stück von jeder Schallplatte und so. Und dann hab dann verschiedene Leute überlegt und die einzigen, die es gemacht haben, waren Ursula Block, das ist Gelbe Musik, Schallplattenladen, also die ist die Frau von René Block, der Boys und Volk und diese ganzen Leute in den 80ern ausstellt, 70ern, 60ern. Wichtiger Galerist und die Ursula Block hat sich mit Fluxus und Cage, war auch so mit Cage und all den Performance-Künstlern befreundet, Laurie Anderson und so weiter. Björk war bei ihrem Plattenladen, kurz bevor sie zumachte, war Björk da ein paar Stunden mit zwei Leuten. Die hatte, also der ist jetzt geschlossen, ihre Musik. Und die fragte ich und die sagte zu mir, aha, interessantes Projekt. Ich überlege mir das mal. Und dann hat sie zwei Wochen später gesagt, sie hat Karl Knöbel gefragt, der hatte das Label Pure Freude. Und die wollten ja immer mal was zusammen machen. Und dann haben die beiden quasi Produzentin, gelbe Musik, Pure Freude, sich zusammengetan, das finanziert. Und es hat ja so eine Schachtel, ist in der Schachtel zugeschlossen, Pure und Soli. Das war natürlich der totale finanzielle Renner. Das war innerhalb einem halben Jahr weg. Bestellungen aus Amerika, aus Japan kamen 200, 300 Stück, als das Lex weg war. Ja. Wir haben mit der Hand, also es war so vorgestanzt, die Form, wir mussten das alles selber eintun, also wie in der Fabrik, das ist ziemliche Arbeit gewesen. Die waren zwar, sehen Sie da so spannend, wo man das reinschiebt, das war alles maschinell gemacht, aber man musste das schon mit Handarbeit alles zusammen machen. Und bis heute eines der teuersten Platten überhaupt für Sammler, das kostet so 500 Euro. Das hat damals nur 30 Mark gekostet. Ich habe denen gesagt, nee, wir machen lieber 1000, weil die sagten, wir können auch nur 200. Nein, nein, 1000, unsere Sammler-Fans. Ich wollte, dass die Punks Kunst haben, ohne es zu merken. Und die Kunstleute es übersehen, weil sie denken, das ist Punk. Also so, dass heute Punks eine teure Arbeit haben und Leute, die Kunst sammeln und übersehen, diese guten Sachen immer übersehen, teuer bezahlen müssen. Das ist doch gerecht. Ne? Also das war sozusagen die und keiner redete mehr über die Musik und die Entwicklung der Band. Das war auch erledigt danach. Keiner sagte, sie entwickeln sich in die und die. Also keiner sagte, erste Cover ist pornografisch, zweite ist plötzlich kindermäßig. Also so, ne, größere Kontraste gibt es ja gar nicht. Und das Grüne ist auch so ein bisschen Duchamp, grüne Schachtel, haben wir gedacht. Machen wir eine grüne Schachtel. Marcel Duchamp hat da so eine Labware oder so gemacht. Ja, jetzt schweifen wir schon, ganz wunderbar, aber das ist ja auch vollkommen legitim. Kommen wir mal zurück zu den Tapeten, die hier im Hintergrund ablaufen. Ja, schon wieder eine geschmackvollere Variante, ein Jugendstil-Artikel ein bisschen. Aber es ist ein Modell 84, ne? Genau, zurück zu 1984. Also die erwähnten Projekte waren bis dahin passiert. Viele andere Bands haben versucht, sich irgendwie zu lancieren, selbst zu verwirklichen, auf den internationalen Markt zu kommen. Ein paar haben es geschafft. Ein paar Ausnahmen könnte man eigentlich sagen, wenn man mal so überblickt, das machst du in dem Buch ja sehr gut, was es alles gab, was für eine Vielfalt da war. Also die Einschätzung Neubau zum Beispiel könnte man doch behaupten, haben es geschafft, wobei da später das Goethe-Institut da seine Rolle gespielt hat. Wie hat sich diese Zäsur für dich nun dargestellt? Also war das etwas, wo für euch selber auch die Frage bestand, versuchen wir jetzt uns irgendwie auf den Markt zu stellen oder als Künstler zu verwirklichen, wo soll denn das Geld irgendwann mal herkommen? Das wird ja eine Frage gewesen sein, die irgendwann im Raum stand. Und war das auch so, dass sich im Grunde genommen künstlerisch abzeichnete, dass die Szenerie am Verenden war? Naja, das ist so passiert, dass zum Beispiel am Anfang gab es also eine unglaubliche Explosion von Kassettenlabels und Independent-Labels, weil man darf nicht vergessen, in den 70er Jahren war es quasi unmöglich, eine Platte rauszubringen, wenn man nicht auf einem großen Label war. Da gab es nur diese großen Labels, das heißt, man kam gar nicht an diese Produktionsmittel ran. Es gab so eine kleine Independent-Szene mit Büchern vielleicht, da gab es so alternativere Verlage, die auch Sachen druckten, die ungewöhnlich waren, aber das war alles so doch in der Hand von Monopolisten. Dadurch war das natürlich für uns eine ganz tolle Sache, eine schwarze Schallplatte, also ganz klassisch schwarze Schallplatte, machen zu können. Und schon wenige kurze Zeit, nachdem die ganzen Independent-Labels alle entstanden sind, sehr viele in England, Amerika, überall, Europa, haben die großen Firmen natürlich gemerkt, oh, wir haben da was verpasst. Und das ist, glaube ich, einfach so ein natürlicher Effekt, der passiert, wenn plötzlich, also Andreas Dorau zum Beispiel hat als 17-jähriger Junge im Schulunterricht eine Platte gemacht und die wurde plötzlich eine goldene Schallplatte. Also der hat Fried von Jupiter gemacht und der Lehrer hat das später rausgekriegt, hat nämlich die GEMA-Tantiemen einkassiert, also hat dann später 20.000 rübergerückt. Also Andreas Dorau schreibt in seinem neuen Buch übrigens ein tolles Buch darüber, wie er sowas als Schulsache macht. Ne? Und sozusagen textet und so weiter und plötzlich wird das ein Hit. Und das muss ich auch sagen, das Tolle an zum Beispiel Leuten wie Andreas Dorau, jetzt zum Frage Kommerzialität, dem hat man damals 1980 als 17-Jährigen oder so, oder als ganz jungen Typen, 40.000 richtig viel Geld geboten, wenn er mit Markus und Fräulein Menke und so weiter und mit diesem ganzen Schrott, also was schon von der Industrie konstruiert war, wenn es die wirklich so Ideen von irgendwelchen Labelchefs, da sitzen irgendwelche mopsigen Typen und sagen, jetzt machen wir aber auch irgendwie sowas, so New Wave oder so, und haben dann irgendwie, der Typ, der sieht doch ganz lustig aus, oder die wackelt immer so beim Tanzen, und dann wird irgendwie, und singen kann man ja irgendwie so hinkriegen, da wird irgendwas konstruiert. Und Andreas hat das abgelehnt, also ich meine, er hat das abgelehnt zu machen, ganz stur, er sagte, nö, die fand die doof. Andreas ist heute aber auch noch bekannt. Also das ist der Unterschied. Also die Frage ist, der Korruption ist mal so eine Sache. Ja gut, dann ist man vielleicht, hat man vielleicht kräftig verdient, aber die Ausrede ist ja oft, damit mache ich dann Gutes, gründe ein Label oder so. Kann man ja auch machen, halte ich auch für denkbar, ist auch eine Option. Aber er hat es nicht gemacht, ganz stur, hat einfach gesagt, nö, das ist mir zu schrottig, ich gehe mit diesen kommerziellen, komischen New Wave-Leuten nicht auf Tour oder Neue Deutsche Welle. Und ist bis heute in, würde ich sagen. Also hat seinen Fankreis und so. Und es war so 83, 84, wo das in dieser Westberliner Szene auch immer stärker war, dass man sah, dass einige Leute plötzlich sehr erfolgreich werden. Und zum Beispiel, ich meine, wenn Ideal dann, ich stehe auf Berlin, haben dann Neubauten, ich stehe auf Zerfall. Also damit geantwortet, was ich ein bisschen kindisch fand, weil Annette ist auch irgendwie, finde ich, ganz schön authentisch. Also die ist auch sehr, sehr nett und offen und bewusst und keine Person, die jetzt kommerziell sein will. Würde ich sagen, nee, die hat so ihre Idee von Musik, ne? Muss einem ja nicht zusagen, aber fand die irgendwie schon authentisch, ne? In dem Ganzen. Und für mich war diese Frage das nicht, und mal gefragt von euch in München, ja, und dann könnte man doch kommerziell werden. Sag ich, na, wenn ich die Gruppe dann aufgelöst habe und dann eine Platte rausbringen will, mit den Ultraschall, hörbar gemachten Ultraschall-Echolauten von Fledermäusen. Das war mein Plan, habe ich gemacht. Das gab es noch nicht auf Platte. Weil ich habe so Tierstimmenplatten und dachte, das ist toll, Heuschrecken aus Niedersachsen, elektrische Fische aus Russland, ey, irre. Habe so eine ganze Sammlung von merkwürdigen Schallplatten und denke, ah, das ist toll. Sowas finde ich klasse, so eine Platte. Ne? Und kann ich stundenlang hören. Also, und dann dachte ich so, jetzt hat noch nie jemand Fledermaus gemacht, das ist doch, das mache ich jetzt. Und habe dann so ein Jahr nach Bad von Michael Jackson, Bad, B-A-D, Bad, schlecht, Bad mit T gemacht. Also, ne, Bad, Fledermaus, und zwar von Jürgen Klawitter, einen habe ich recherchiert, gefragt in Biologiekreisen, kennt jemand, der mit dem Schalldetektor das aufgenommen hat, Fledermäuse? Ja, der Jürgen Klawitter, der ist da Spezialist und so, dann habe ich den Besuch von Lehrer, sehr nett. Ja, die können die Bänder haben und so. Dann habe ich eine gute Freundin, Carola Renier, gefragt, die leider verstorben ist. Eine Schauspielerin von Charles Renier, die Tochter. Pamela Wedekind ist ihre Großmutter. Das ist eine Schauspielergeschichte, Familie. Die habe ich gefragt, hast du Lust, auf Tierstimmenplatten sind immer Männerstimmen. Hast du Lust, da, dass du mal drauf sprichst, dass du die Ansagen machst? Warum sind da eigentlich immer Männeransagen? In der Zeit sind immer nur Männer. Wahrscheinlich, dass man so sachlich immer sagt, wird so assoziiert, ne? Man sagt dann so, Rumpfschrei des Hirsches. So, so neutral, ne? Nicht so emotional. So, und dann der Gedanke war dann, mach doch mal so, der Jürgen Klawitter sagt doch mal die Sachen an. Der sagt, die Fledermaus war irgendwie verletzt am Flügel und so. Dann mach doch genau diese Stereotype, die Frauen eher unterstellt werden, also gefühlig, also deren Flügel irgendwie verletzt war. Oder einmal Langflügelfledermäuse in, und dann machst du so ein bisschen Französisch in Marconnay, in Französisch in Jura. Also wirst du dann so ein bisschen an. Dann machen wir auch einmal, machst du eine Pause rein, wo du plötzlich, als ob der Gedanke entflogen ist. Also das gibt es ja auf einer Platte auch nicht. Du sagst einfach, sie hören im Folgenden die ultraschallische Laute ein, eines zweifacher Fledermäuse und so. Und sowas auf einer Platte. Also das ist, also ich habe mich da sozusagen ausgetobt und dann wurde ich halt gefragt, ja, und Kommerzialität in München, sage ich, ja, ich bin jetzt so eine Platte, also da habe ich 20 Jahre gebraucht, bis ich alle 1000 losgeworden bin. Ne? Also 20 Jahre, den letzten habe ich vor 3 Jahren verkauft. vor 3 Jahren verkauft. Andererseits sage ich, wenn man die heute im Antiquariat kauft, ist sie teuer, wie Michael Jacksons Bad mit D. Also die kostet irgendwie 50 Euro mitunter oder 30. Und die British Library hat vor 2 Jahren bei mir eine bestellt. Die mussten dann 50 Euro bezahlen als Seltenheit. Ne? British Library, das ist ein Kompliment. Also das ist doch eine schöne Sache. Also insofern ist diese Frage der Kommerzialität, also es geht darum, irgendwie Kunstidee zu realisieren und Leute, die halt kommerziell sein wollen, die machen sich ja total abhängig von ihrem Publikum. Die müssen ja genau das dann machen, was erwartet wird und sind dann irgendwie, wenn das Publikum plötzlich sich ändert oder einen anderen Geschmack entdeckt, sind ja völlig frustriert. So wie der Film ja eigentlich auch eine Reaktion auf im Grunde genommen, ja, die Euphorie in Sachen Apokalypse war, so wie ich das verstanden habe, die ja von den Neubauten sehr gut gepflegt wurde und von Nikkei dann auch nochmal auf neue machistische Weise, könnte man behaupten, mit Cowboy-Stiefeln und geladenen Revolver im Gürtel, wenn er entlang war, gepflegt wurde. Ja, es kam Normalität rein, ne? Was ja. Du sagst, also so ab 1983 kam der Kälte in die Stadt und ich will nicht gegen seine Musik oder so sagen, aber mit ihm kam Normalität rein. Weil, also David Bowie in Iggy Pop war nicht normal und Sassi de Paris auch nicht. Also die hatten als Männerbild haben die wirklich imitiert. Und wie gesagt, er hatte ja damals auch grüne Haare und so. Ne? Also alles war, also der ganze Glamrock hatte einen großen Einfluss. Das heißt, es war wirklich ziemlich grotesk. Und die Gut hat das mal so gesagt. Ab 83 kamst du das Risiko gar nicht mehr ohne Cowboy-Hut und Cowboy-Stiefel rein. Und das ist auch diese Szene, die zum Beispiel dann der Röhler in seinem Film, also der Röhler hat gar nicht die viel lustige Phase davor, die 3 Jahre davor war. Also der Laden war eigentlich ein Lesbenclub und das sind Frauen, die das erfunden haben, den Namen Risiko. Also es kommt alles irgendwie nicht vor. Und die haben ihren Laden einfach geöffnet und gesagt, so ein bisschen wie übrigens Sex Pistols in Louise's. Das war auch ein Lesbenclub am Rande von London. Da haben die Sex Pistols, die Band, Johnny Rotten, die haben sich da getroffen. Das heißt also, da waren von den 3 Frauen, eine stieg aus und andere sagten auch, wir öffnen das jetzt ein bisschen, lassen auch Männer dazu, ne? Aber natürlich keine Macker. Also wäre jetzt einer reingekommen, Alte mal, der wäre natürlich rausgeflogen. Das war ein eigentlich ziemlich protokollierer Laden in dem Moment und sehr witzig, vor allem sehr humorvoll. Leute wie Jörg Buttgewacht waren da zum Beispiel, zeigt dann letzte Exzesse im Führerbunker. Es gibt so ein Plakat, da steht dann drauf, Salzstein gratis. Wir steigen zurück. Und das ist der alte, das ist der erste Film überhaupt, wo Hitler parodiert wird. Das ist eben nicht dieser Film, der dann groß im Kino vor 10 Jahre später oder 15 Jahren. Der hat sich aber in London so eine Adolf-Hitler-Maske gekauft, der wahre Heinung, dieser Heinung-Imitator, und hat sich so die vorgestellt. Und hat gesagt, die Jüngeren unter Ihnen werden mich vielleicht nicht mehr kennen. Also dieser Satz ist doch großartig. Ist doch genial. Das ist ja wirklich so ein kleiner Super-8-Filmchen. Aber dieser ganze Humor, der da ist, und auch die Stefanie Mahlknecht, Monika Geiser, die den Laden gegründet haben, das kommt dann später irgendwie nicht mehr richtig vor. Also diesen Röhler, der ja ganz fürchterlich auch ist. Aber da wird also Tod den Hippies, Liebe der Punk. Das Bild ist natürlich, ich würde nicht sagen, es ist falsch, das stimmt natürlich, weil Oskar Röhler kam halt nach West-Berlin, hat nicht in einer Piepshow irgendwie die Scheibe geputzt, die er sich ja selber da als Ich-Figur darstellt, sondern er kam und sagte, ja, mein Vater ist der Lektor von Günter Grass, also so kam der an, ne? Und alle so, oh, nee, gar nicht, die haben doch Günter Grass. Fand natürlich viel besser Merz Verlag und Boros und Bukowski und solche Leute, fanden sie doch aber Günter Grass. Das war nicht so sozialdemokratisch. Ne? Da, so, und also Röhler kam halt in die Stadt rein und beeindruckte dann mit so einer Adresse, hat auch die Adresse von Fassbinder und so, hat dann auch das erste Buch aus dieser Szene gemacht. Das thematisiert ja nicht so sehr das Abschnappuniversum. Sein Vater war nämlich Lektor eben bei Luchtland und so kamen Leute wie ich zum Beispiel, die heutige kennen, ist hier bekannt, Françoise Cactus. Die kommt da als Françoise van Hoof als einzige Frau auch als Autorin vor in diesem Buch von Oskar Röhler. Ne, und ein paar andere Leute, noch ein paar Leute, die ich so aufregend finde, aber jedenfalls hat er das gekriegt über die Macht und die Einfluss seines Vaters, weil diese Literatur hat überhaupt keine Chance gehabt. damals. Und das ist sein Verdienst, das habe ich dann auch in meinem Buch so geschrieben. Ne? Wenn wir schon bei Büchern sind, nochmal zurück in die Zeit vor 1984. 1982 kommt ja dein Buch Geniale Dilettanten heraus, eben mit dem dann bewussten Rechtschreibfehler, der vorher ja nicht bewusst gesetzt wurde als Titel des Festivals im Tempodrom. Und ich vermute mal, dass die Diskussion in München, von der du gerade geredet hast, die war anlässlich der Ausstellung Geniale Dilettanten im Haus der Kunst an berufener Stelle. Jetzt glaube ich demnächst dann irgendwann in Hamburg zu sehen. Haus für Kunst und Gewerbe. Und eine Ausstellung, die, und da sind wir schon wieder bei der Frage, wie kommt man in die Welt, ja vom Goethe-Institut zusammengestellt wurde und dann in die Welt geschickt werden soll. Repräsentanz in deutscher Kultur. Jetzt ist die tödliche Dosis da jetzt auch eingemeindet, neben den Anschluss Neubau und Palais Schaumburg. DAF, freiwillige Selbstkontrolle und es muss erwähnt werden, Ordnung und Verbrechen aus Ostberlin, die ja hier genau auf dieser Bühne gespielt haben zur Eröffnung dieses 1984-Zyklus, also alles gehört irgendwie auch zusammen. Ist das jetzt ein Gefühl angekommen zu sein? Sag mal so, es ist natürlich toll, wenn ich noch vor ein paar Jahren, da habe ich mal einen Artikel für eine Zeitung geschrieben und da geschrieben, Esso traten D&D-Bands auf und dann auch Bands der genialen Dilettanten mit diesem Rechtschreibfehler, der auf dem Cover des Merve-Buches ist. Der Merve-Verlag hat damals diese französischen Strukturalisten, Foucault, Deleuze, Guattari, Lyotard übersetzt, als erster draus gebracht. Ganz kleiner Verlag, auch winzig, die waren nicht bekannt. Und Heiner Müller. Ne? Diese Zeitung sagte zu mir, nee, das streich mal genial, den kennt doch keiner mehr. Das war vor 6-7 Jahren. Ne? Und jetzt plötzlich ist es also im Haus der Kunst, ist ja von Hitler gebaut worden, hängt da plötzlich geniale Dilettanten mit Rechtschreibfehlern, ganz groß, auf so einer Transparenz. Das ist doch herrlich. Ne? Also mit dem Ankommen ist so eine Sache, ich finde, wenn man im Nachhinein bei der Ausstellung, wenn man die Sachen anguckt, wenn man sich eine Performance von DAF anguckt, von Palais Schaumburg, von Ornament und Verbrechen, das wirkt alles zehnmal spannender, wie viel der bildenden Kunst, die sie da ja auch ausgestellt haben. Weil diese, also sagen wir mal so, selbst wenn es nur 2-3 Jahre gut manche Sachen sind, so haben sie doch eine unglaubliche Energie, die in natürlich auch in manchen Bildern zu finden sind. Klar, ich bin ja ein großer Kunstfan, aber was die Michaela Melian damals auch in München sagte, fand ich ganz richtig. Die sagte, wir bezogen uns ja gar nicht auf die wilde, expressive, neoexpressive Malerei, sondern unsere Vorbilder waren Leute wie Hannah Höch, Kurt Schwitters oder Duchamp. Oder, also das waren eigentlich die Leute, die wir toll fanden. Andy Warhol oder Dieter Roth, Beuys fanden wir auch gut. Also alles, solche Sachen haben uns beeinflusst. Polke, die fanden wir gut. Und wenn angekommen, wenn mir der Sohn von Sigmar Polke, dann der Georg Polke, dann sagt, ja, mein Vater ist ein großer Fan der Ludwig Doros, das wäre doch für die wichtigste Band der 80er Jahre. Ich meine, das wäre nicht auf mich angekommen. Ne? Also das ist ein ausgerechneter Maler, den ich besonders... Glückwunsch. Ja, aber das hat natürlich keine ökonomische Folge leider. Ne? Also die Leute, die dann nicht in den Millionen für seine Bilder zahlen, kommen leider nicht. Und, also der Film ist verkauft worden, das ist der einzige Film, den... jetzt zur Lebzeit der tödlichen Doris verkauft haben, 87, an Professor Akira Koyama von der Design-Universität in Kobe, Japan. Er hat ihn gesehen, fand ihn toll und sagte, den möchte ich als 16mm Film haben. Habe ich auch noch Kontakt zu dem Herrn. Der hat sofort gesagt, das ist ein ganz genialer Film. Das Filmsweg oder der Tapetenweg? Na, der fand, in Japan gibt es ja nicht unbedingt so, Tapeten ist nicht so Kultur. Der fand das natürlich als kulturelle Sache. Also das ist wie das ethnologische Museum sozusagen. Ne? Also das, ne, ethnologisch, also das, wir gucken jetzt mal, dass die Deutschen nicht an die Wand klatschen. Ne? Also das Volk der Dichter und Denker. Ne? Sowas. Sehen wir da. Was sehen wir da? Ne? Sehen wir da irgendwie. Sehen wir da Philosophie, weil das ist da zu sehen. Ja, also normalerweise sind das so langsame Schwenks, aber es ist jetzt auch nicht so ein Drama, wenn es mal hakt. Ne? Weil es muss sich alles jemand ausgedacht haben. Ne? Und der Gedanke, dass man eine riesige Leinwand hat, die man damit fühlt, ist doch fantastisch. Also dann sagt jemand, ja, und auf Super 8, sag ich, naja, hätte ich 35 mm gehabt, hätte ich das 35 mm gedreht, hätte ich das Game dafür ausgelegt, das würde ich noch toller finden. CinemaScope, diesen alten amerikanischen Format. Ne? Also, ja, das ist die Wirklichkeit, das ist die Realität. Eben nicht die Apokalypse. Ne? Und in der Zeit konnte man auch so einen Anpassungsprozess langsam sehen. Ne? Also nicht, dass ich jetzt sage, jemand der Tapeten hat es angepasst, aber ich meine so, Tapeten werden ja an die Wand angepasst zum Geschmack. Das ist das Raufaser, das ist meins. Darauf stehe ich, das bin ich. Also so wird ja in unserem System Identität konstruiert. Die große Auswahl zwischen 200 Tapetenmustern. Und 200 eigene Tapete habt ihr aber nicht nachgedacht, oder? Eine tödliche Domus-Tapete dazu zu designen? Nee, aber wenn du das jetzt so sagst, es gibt, wir haben ja als unser Logo während Neubauten dieses Archaische aus dem, dieses Männchen aus der Steinzeit genommen haben, haben wir das Sparkassen-Symbol genommen. Das haben wir einfach gespiegelt und auf den Kopf gestellt. Und haben es dann, also dass der Groschen rausfällt und ein Fragezeichen wird. Und haben das so eine Umkehrung der Werte genannt. Und haben auch außerdem, ist das ja, das Sparkassenzeichen ist ja übrigens in den 30ern entwickelt worden. Und ein sehr interessanter Mann, der Otto Eicher. Otto Eicher ist ein Begriff? Otto Eicher, der war mit der Schwester von Sophie Scholl verheiratet, Inge Eicher-Scholl. Der hat kein Abitur gekriegt, weil er so ein Anti-Nazi war, als 17-Jähriger, 16-Jähriger. Der ist natürlich eine Hitlerjugend, wollte er nicht reingehen und so weiter. Und der war in so einem braunen Umfeld in Ulm herum, hat er sich total verweigert und ist dann nach dem Krieg, irgendwann später der Leiter der Ulmer Schule für Design geworden und hat diese ganzen Lufthansa-Logos, die ganzen Mannequins da und Pinkeln und Bogenschießen, Olympia 72, alles von ihm. Ganz viel Design ist von ihm. Und auch die modernisierte Sparkassenvariante ist von Otto Eicher gemacht. Und das war eine integre Persönlichkeit. Also noch nicht mal so ein, ne? Also dann nochmal ein bisschen umgekehrt, aber Hommage an Otto Eicher. Ich bin ja Grafikdesigner gelernt, da mit meinem Studium. Und wir dachten, das ist toll, der Groschen fällt raus. Und jetzt haben wir ja die Zeit, wo der immer rein soll, ne? Beziehungsweise nichts mehr raus. So, also sparen. Zur selben Zeit, als der Film entstand, in etwa lief ja auch das Projekt der unsichtbaren LP an, um jetzt vielleicht mal zum genau. Punkt zu kommen. Ich hab vergessen, du hast ja gesagt, wegen der Tapete, der Doris-Tapete, das war der Punkt mit den Logos. Es gibt einen Teppich, der mit ganz vielen spiegelverkehrten schwarz auf rotem Grund Sparkassenzeichen ist. Also das ist so eine Art sind keine Tapete. Das gibt es als Kunstobjekt der typischen Logos. Das habe ich mal gemalt. Ganz viele, so ein ganz großer Teppich mit vielen Sparkassen. Und die Sparkasse haben wir auch übrigens gefragt, als wir auch Dokumente waren, ob die uns die T-Shirts spiegelverkehrt finanziert. Und die haben richtig nett geantwortet, nein, wir finden das kontraproduktiv und so. Aber das kam nicht klar, das finde ich interessant. Das Goethe-Institut zum Beispiel, als ich dann später in Reykjavik das Goethe-Institut neu gründet, nachdem das andere aufgelöst war, die kam mit Rechtsanwalt, dass ich das spiegelverkehrte Goethe-Logo benutze. Weil sie hatten ja das Goethe-Institut geschlossen, das einzige in Island, und ich habe das dann privat neu eröffnet, also in einer performativen Art. Aber nach einem anderen Goethe, muss man dazu sagen. Ja, später umbenannt, nach Walter von Goethe. Ja, weil als ich das gemacht hatte, ich habe gesagt, wenn der deutsche Staat so verarmt ist, dass er sich einen 300.000 Euro nicht leisten kann vom Goethe-Institut, das ist natürlich Quatsch gewesen. Die haben drei neue aufgemacht, in Estland, Lettland, Litauen und in Tschad, eines der ärmsten Länder Afrikas, und in Island, eines der kleinsten Länder Europas, ihre Niederlassung geschlossen. Und in Island haben die Leute protestiert. Und ich habe mit einer Künstlerin dann gesagt, wir gründen das jetzt privat neu. Ich bin jetzt der Direktor. Und das geht in Island so schnell, weil so wenig Leute da leben. Da kommt sofort die Programmchefin von einem Hörspiel, Maria Christiansdottir, hier, der in den 70er Jahren übrigens mal in Leipzig gelebt hat, in den 70ern. Perfekt Deutsch spricht, die kommt dann da und hängt mir Blumen und der lernt sich den Botschafter kennen. Die Vollmüller kommt auf die Bühne und so. Kommt dann auch zur Eröffnung, wenn François Cactus Liebe zu dritt singt, auf Isländisch, mit Schnaps und so, Geschenk und Herr Müller und so. Das kriegt er so eine offizielle Note, dass dann in der isländischen Zeitung halt eine ganze Seite isländischer Botschafter öffnet. Privates Goethe-Institut Reykjavik in einem Friseursalon in Berlin-Mitte. Zweitstelle. und war eine ganze Seite Biester. Und dann kriegte ich halt Einschreiben und Rückschreiben von der Rechtsabteilung. Ich darf nicht mehr mich öffentlich Leiter eines privaten staatlichen Goethe-Instituts nennen. Ich darf das Logo nicht mehr spiegelverkehrt benutzen. Und dann habe ich, dann hat der Jörg Adlersson, das ist ein Isländer, der ist isländisch Lehrer in der Uni in Wien gewesen und in der Humboldt-Uni in Berlin, jetzt in Island wieder, der ist jetzt Chef der Deutschlehrer Islands und macht im Sommer Touristenführung. Also wenn jetzt eine deutsche, österreichische oder Schweizer Reisegruppe kommt, Jon Adlersson ist Germanist und macht 3 Monate Sommerführung durch das Hochland, mit viel Infos. Und der als Germanist sagte, ja, ich muss das dann umbenennen, ich bin ja gar nicht Leiter eines Goethe-Instituts, ich mache ja nur Performance. Aber das begreifen die nicht, was soll ich denn machen? Die wollen 10.000 Mark Strafe für jedes Mal, wenn ich mich öffentlich so nenne. Deswegen sage ich jetzt, betone, ich bin nicht der Leiter eines privaten oder staatlichen Goethe-Instituts. Habe ich auch unterschrieben unter diese Unterlassungsverpflichtungserklärung. War also ein Rechtstyp da. Dann hat er gesagt, du, der Goethe, der hatte noch einen Enkel. So, und der letzte Goethe, der Walter, der war Komponist, völlig erfolglos, Autor und ich glaube, in der neuesten Biografie wird langsam auch zugegeben, dass er schwul war. Also, dass quasi Goethe-Familie sozusagen mit Walter und Wolfgang beiden endete. Und das ist der Walter von Goethe. Dann war ich damals Professor 2001 in Hamburg, in der Gastprofessor. Und mit meinem Titel konnte ich dann auch mal in die Archive reinkommen. Habe ich dann geschrieben, ja, ich recherchiere Professor Wolfgang Müller über Walter von Goethe und habe dann richtig Kompositionen bekommen. Ich glaube, das ist so ein Ding, wenn du Student zum Beispiel bist, dann reagieren die vielleicht, wenn du Pech hast, gar nicht. Aber da war das so, die haben mir dann Musik geschickt, Kompositionen habe ich dann von einer isländischen Geigerin spielen lassen. Die hat so eine 300.000 Euro Geige, nach Kreuzberg, um Walter von Goethe zu spielen. Und dazu mal zu sagen, wie das so klingt. Klar, der ist von dem beeinflusst, ein bisschen da klingt was an. Und da, wo er eigentlich nicht gut ist und schlecht ist, ist es aber interessant. Also so Dilettantismus. Da, wo er es nicht so hinkriegt, da hat er aber was Eigenes. Kriegt das eigentlich hin. Speziell. So, das sind so Projekte gewesen, das aus dem Goethe-Institut entstanden ist. Jetzt, und dann habe ich das eben umbenannt in der Unterlassungsverpflichtungserklärung. Mein Rechtsanwalt, Herr Dr. Wieser, hat dann geschrieben, Herr Müller nennt sein Projekt in Zukunft um in Walter von Goethe Foundation. Und behaupte nicht mehr, ich bin der Goethe-Institutsleiter von Reykjavik. Aber ich kriege trotzdem immer Einladungen vom, auch als Präsident der Walter von Goethe Foundation, Einladungen vom Botschafter zum Diner. Das ist dann wirklich ein großer Tisch und 15 Leute sitzen da. Das ist ganz toll, sind total nett. Also ich bin nicht älter als wirkliche Völkerfreundschaftsmensch, der es echt meint. Sie haben ja auch dann so gesagt, also manche Leute sagen es nicht wer, aber wenn man. Toll, was Sie gemacht haben, Herr Müller, aber Sie wissen ja, wir können da so. Also müssen natürlich als Politiker müssen wir mal aufpassen, was Sie wo sagen. Aber Sie sagen, es ist eine tolle Aktion, weil Sie haben gemerkt, ich meine das ernst, es ist kein Witz. Also, ich stelle die Frage, wer entscheidet eigentlich drüber über die Schließung eines Goethe-Instituts? Ist mein Geld, ist unser Geld? Also Steuer, warum werden 2 zugemacht, warum da und da? Und dann gesagt, wir haben kein Geld, man macht aber 4 neue auf. Ja, ist ja nicht logisch. Also diese politische Dimension haben die vielleicht auch selber nicht gedacht, weil sie am Anfang diese Idee lustig fanden. Also wir wurden vom Spiegel gefragt damals, wie finden Sie denn das, dass der Künstler Wolfgang Müller das gemacht hat? Ja, eine witzige Idee, um auf unsere finanzielle Knappheit aufmerksam zu machen. Also so hat das der Wackwitz damals, also der Pressesprecher, gesagt. Dann habe ich das eben genommen als Zusage. Ich kann das machen. Also wenn die sagen, das ist eine witzige Idee, die haben natürlich gedacht, ich höre damit auf. Ne? Nachdem einmal im Spiegel und jetzt die Sache, aber ich habe dann die Goethes Metamorphosen der Pflanzen im Original eine Ausgabe gekauft bei einer Auktion und der Jon Adlersson hat das als Job übersetzt. Der hatte nämlich kein Geld, war knapp, und dann übersetzt das doch. Gibt es doch nicht auf Isländisch. Nee, gibt es nicht. Also es gibt jetzt durch die Walter von Goethe Foundation die erste Übersetzung eines Textes von Goethe in die isländische Sprache mit dem Originaltext auf der linken Seite. Natürlich verkauft sich das nicht sehr gut, Also ich habe davon irgendwie 150 verkauft, aber wenn man das hochrechnen würde, auf Deutschland wären das schon 10.000 oder sowas. Also nur in einer Relation zur Einwohnerzahl. Jetzt musst du mich wieder was fragen. Ne? Ja, genau. Das ist der Film. Das ist der kürzeste Film der tödlichen Doris. Guck mal, der geht nur, kannst du den mal laufen lassen? Der geht 1,2 Sekunden. Da. Zack. Ja, schön. So, zurück zu etwas, was es gibt, aber eben leider als Produkt heute nicht, nämlich die unsichtbare EP, deren Produktion im Jahr 83 oder 84 ansetzte. Und ich habe vorhin schon kurz angedeutet, worum es ging. Also, ihr seht hier vorne zwei Plattenspieler, da liegen zwei Platten drauf. Die wurden in einem Abstand veröffentlicht, aber beide zeitlichen Abstand, ja, in einem heimlich im Studio gemacht. Heimlich im Studio, eigentlich in einem Stück produziert und dann auseinandergerissen, vielleicht in einer Art DAF-Verfahren, könnte man behaupten. Die eine hieß dann Unser Debüt, war aber in Wirklichkeit die vierte Veröffentlichung, genau, der Tödliche Doris, und die andere hieß dann 6. Inzwischen fehlt natürlich die 5 und die 5, siehe da, ist natürlich die unsichtbare EP, die entsteht, wenn diese beiden Platten gleichzeitig abgespielt werden. So, nun gibt es da, das ist ja schon ein wunderbares Konzept, also eine unsichtbare EP zu machen, Geheimhaltung aus der Spionenhauptstadt West-Berlin heraus. Dazu gehört ja auch, dass eine der beiden Platten, welche weiß ich jetzt nicht mehr, ja auch sogar in der DDR veröffentlicht werden wird, das heißt, die Platte wäre sozusagen über die Blöcke hinweg entstanden. Ja, also der Gedanke war tatsächlich, wir machen zwei Platten, also weil jeder erwartet nach dieser Geschichte, was kommt dann? Da erwartet jeder, jetzt wird es noch verrückter oder was macht man? Oder man macht jetzt nur noch sowas, weil danach, als das gut lief, kamen lauter Produzenten und sagen, ach, können Sie nicht nochmal sowas Ähnliches machen? Und denen habe ich dann aber auch besonders unkommerzielle Sachen aufgedrückt, muss ich dazu sagen. Das ist so meine Art, also die Vergrößerung der Möglichkeiten schafft dann wieder neue, gute Sachen, aber die nicht so unbedingt, also da wusste man es nicht. Da, jetzt kommt also als nächstes Projekt aber komischerweise eine ganz normale Platte raus, wieder so eine schwarze Vinylplatte, das ist Unser Debüt, und die ist wirklich rezensiert worden als, und die sollte also sich anhören wie U-Musik. Der so bemüht, gewollt, angestrengt, ambitioniert, wir möchten jetzt kommerziell sein. Wir haben gesagt, wie kann man klassisch, also Instrumente benutzen, dass man sich dem Publikum sozusagen anbietet. Farbenprächtige Kostüme, voller Munterkeit, eine Schau. Und dazu hatten wir richtig miese Kostümgeschneider, die ja aussahen wie so eine miese Transvestie-Show. Also wirklich ganz fürchterliches Zeug besorgt. Also so Pailletten auf dem Kopf und also. Und die kriegte lauter verheerende Kritiken, zum Beispiel von dem Peter Bömmels, aus, der ist, glaube ich, auch Professor, ich glaube, in Jena, nee, keine Ahnung. Aber der schrieb in der Spex, nach Jahren des Experiments, jetzt wollen sie es wissen, aber es kommt dabei raus, versuchen kommerziell zu sein, aber das Resultat ist grauenvoll. Also die wurde überall verrissen, oder wollen sie nach Jahren des Experiments jetzt doch irgendwie auch dabei sein? Weil sie hört sich relativ gesehen zu den anderen Sachen irgendwie, also ist nichts richtig Böses dabei, ist alles irgendwie so bla bla und so. Ja, ist auch schon ein interessantes Blabla natürlich. Aber das Problem ist ja, es sollte ja so klingen, dass wir wirklich uns anstrengen, jetzt ganz normale Musik zu machen. Ich meine, da wir es nicht gut konnten, auch sowieso nicht, weil es sich sowieso ein bisschen schief an. Und dann sollte nach einem, und das wollten wir eigentlich, das sollte ein West-Label erscheinen. Und bei Amiga, das war also mein Traum, bei Amiga, bei meiner DDR, sollte dann ein Jahr später eine völlig esoterische Platte erscheinen. Also genau das Gegenteil, eine E-Musikplatte. Ganz ernst und also die total rein und pur ist und wirklich super avantgardistisch und hyperexperimentell. Genau. Und die erste Platte wurde also überall verrissen, bis auf zwei Kritiken, die schrieben, das ist eine Parodie oder eine Ironisierung von Kommerzialität. Das ist auch wichtig. Das zeigt, dass die Kritik auch wichtig ist. Wenn diese zwei das nicht geschrieben hätten, also man stellt sich vor, ein Schauspieler soll auf der Bühne einen schlechten Schauspieler spielen. Und der macht das so gut, dass er überall Verrisse kriegt. Das war überall gesagt, also das war ja wirklich ein grauenvolles Spiel. Dann war der Typ also unglaublich gut. muss man sich vorstellen, war der unglaublich gut, hat der unheimlich überzeugt. Bloß keiner merkt es, ne? Also, weil es war da voll daneben, ne? Oder so. Also, die Valeska Gerd hat mal einen Tanz gemacht. Und dann sagt der Tucholsky, sitzt hinter zwei so Damen, die sagen, also die So und So macht das aber besser. Der hat sofort gemerkt, die parodiert gerade die So und So, übersteigert das total, macht sich grobe lustig und die haben das so verstanden, wie die So und So, also die macht es aber besser, die tanzt das aber besser. Das war eine Parodie eigentlich. Bei uns war das eben so, dass diese Kritik des Kommerziellen und diese Shows auch irgendwie bunt und Glamour und Bilder und West-Berlin und, oh, und Tanz auf dem Vulkan. Also alle Stereotype werden da irgendwie hochgezogen. Und nach einem Jahr sollte die andere Platte dann schon der Amiga angeschrieben, ganz nett. Wir sind eine Band und so. Wir kommen uns auch im DDR-Lexikon der populären Musik vor, 1987, allerdings als die tödliche Dosis. Also ausgerechnet. Aber jedenfalls werden wir erwähnt als Phänomen des Westens. Kritische Band. Westkritische, kapitalismuskritische Band des Westens. Also auf jeden Fall nach einem Jahr Pause, also die Leute sind, also die Rezensionen waren wichtig. Also die Leute schreiben sozusagen was sie darüber denken. Nach einem Jahr erscheint genau das Gegenteil. Und dann gab es in denselben Zeiten plötzlich totale Lob, wenn auch viel weniger Artikel. In der Specks, Dietrichsen, das ist so eine reine Musik, das liegt schon fast jenseits von Musik. Also der Lob, das ist unglaublich, die ganze Platte. Und wieder ein halbes Jahr später habe ich dann das Plakat veröffentlicht, um das aufzulösen. Denn beide Platten, man kann vielleicht auch sehen auf dem, genau, kannst du mal das Cover, das Cover kurz, weil sieht man hier auf dem Tödlichen ist nur ein Punkt, ne? Da steht unser Debüt in Klammern 4, also viertes Projekt. Und bei der anderen Platte, bei der 6, da steht die tödliche Los 3 Punkte. Also wir haben in der Platte sind ganz viele Hinweise eingebaut, damit man nicht sagt, die wollten Erfolg haben, das ist total daneben geraten, jetzt relativieren sie ihre Platte durch eine andere Schallplatte. Sondern beide sind wirklich damals noch nicht digital gleichzeitig im Studio entstanden und immer so die Spur weg von der und klingt die noch zusammen mit der, ist natürlich ziemlich schief, das ganze Projekt. Aber das ist quasi die erste für mich Schallskulptur. Da ist die Doris sozusagen unsichtbar im Raum. Also hier sagt jemand, heißt ein Stück, eine Frau zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort. Und hier hört man ihre Hackelschuhe über das Pflaster klappern, zum Beispiel. Oder Finderlohn 20 Pfennig. Und dann hört man da Geld runterfallen in so einen Schlitz. Also es gibt ganz viele in so einem Telefonding. Es gibt ganz viele Bezüge voneinander und ich dachte dann, das ist doch so eine geniale Idee, die ist doch genauso gut wie die Idee eigentlich. Jetzt kriege ich da irgendwie, Amiga hat leider abgesagt, leider, schade, das wäre natürlich toll gewesen, Amiga hätte das gemacht. Also natürlich, die Idee wurde nicht verraten, das ist auch klar, die wussten nichts von der Gleichzeitigkeit. Ja, dann haben wir das Plakat veröffentlicht, schmeißt die Krücken weg, jetzt ist die Zeit gekommen, in der du deine Schallplatten wegschmeißen kannst. Vorher hast du immer neue gekauft und wirst immer neue kaufen und jetzt kann man halt eine entmaterialisierte Platte hören, indem man die beiden gleichzeitig mit den A-Seiten spielt und eine unsichtbare generiert. Die dann zum Beispiel, wenn jemand zufällig die eine in Tokio spielt auf der A-Seite und der andere zufällig in Berlin, ist die Taschkent, setzt sie sich dann sozusagen zusammen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe gedacht, nach dem Plakat haben wir den ganzen Redaktionen, die die Platte verrissen haben, die eine oder die andere gelobt haben, geschickt und habe gedacht, dann sagen die, wow, toll und so. Nicht. Zwei ganz kleine Bemerkungen, irgendwie in der Specks, aber so nebenbei. Und 25 Jahre später in der französischen Zeitung, wie Musik die Welt revolutionierte, Courrier International, 4 Seiten darüber. Comme la Doris Motel préfigurait la réunification allemande. Wie die tödliche Doris den Wiederverein voraustat. Jetzt kriegt das also, eine ganz andere Leute. Natürlich habe ich ihn nicht vorausgeahnt, sondern ich bin kein Visionär, sondern ich habe einfach gewisse Spannungsfelder thematisieren wollen und Eindeutigkeiten vermeiden wollen. Ja, und deswegen war die tödliche Dosis im DDR-Lexikon. Ja, das war für mich auch eine wichtige Sache, weil ich dachte, ich bin ja aus Wolfsburg nach West-Berlin gezogen, weil mit den meisten Leuten nichts anfangen konnte. Und dachte, naja, also es konnte aber mit ein paar Leuten was anfangen, diese paar Leute gibt es ja überall. Ne? Also es ist ja egal, in welchem Land oder so, überall gibt es Leute, mit denen man Ähnlichkeiten so. Beispielsweise, ich fahre nach Reykjavik und lerne da einen Mohawk kennen, der im Mohawk-Territorium wohnt. Der wird mir vorgestellt als Satira Deka, der kommt aus dem Mohawk-Territorium, gegenüber von Montreal. Und der spricht sogar die Sprache, kann den Kima. Und der sagt zu mir, ach, ist das Deutschland? Und so, finde das irgendwie interessant. Und sage ich, ja, kennst du Nico? Sängerin der Welt, ja, großer Fan. Der einzige Mohawk, der Nico-Fan ist, von 30.000. Wieder gesagt, diese Mohawk-Territorium, ich bin, glaube ich, der Einzige. Er sagt, das ist doch, entspricht doch dem Wolfsburg, 120.000 Einwohner, drei Nico-Fans damals. Also nur das eine Mädchen, der eine Junge und ich. Die drei, die waren die einzigen Nico-Fans in der ganzen Stadt. Das heißt, wir finden also Ähnlichkeiten, wir finden Differenz und Ähnlichkeit gleichzeitig. Und plötzlich, mit dem habe ich ein Hörspiel gemacht und Learning Mohawk 55 Minutes und der singt dann Nico-Songs. War auch in Berlin am Grab von Nico auf Moakianisch, eine Sprache, wo es nur 2000 Leute, meistens über 70 und älter, die sehen plötzlich All Tomorrow's Party oder Alten Young Member. Ist das nicht toll? Also, ich meine, das ist doch großartig, ne? Also, vielleicht mal das nächste Bild. Soll ich auch so vorlesen? Wie du willst, wir können natürlich das Ganze auch mal zelebrieren. Wir haben es ja nicht umsonst aufgebaut. Eine Plastik oder wird jetzt eine Plastik, ja, wenn wir die spielen. Ja. Genau, wenn wir die. Ja. Dann müssen wir darauf achten, dass wir das hier rechtzeitig drücken, sozusagen im Ost-West-Verfahren. Ich bin jetzt hier auch nieder. Ja, jetzt gab es ja zu Deutschland Radiokultur, was habe ich so eine Sendung, zwei Orchester spielen auf zwei Sender, gleiche Seite zum Tag der Wiederverein, bla bla bla bla. Dann habe ich da einfach eine Mail geschrieben. Ja, wir haben ja sowas 1994 nicht gemacht und so. Kann ich doch gar nicht. Das ist ja, also das kann wieder nicht verkneifen. Ne? Dann denke ich auch so, wird das so eine Sensation und tolle Idee, soll ich das viel früher gemacht. Ne? Du hast ja konsequenterweise, das hast auch darüber geschrieben, ja auch in dem ersten Sonic-Spezial, das ist Sonic-Spezial 3, um jetzt hier nochmal einen Werbeblock einzuschieben, Spannung, Leistung, Widerstand, man geht mal unter Grund der Erde 1990 geschrieben, wo dann auch diese vergleichsweise intensive Beziehungen aus Ostberlin eine Rolle gespielt haben und ja auch in andere osteuropäische Länder, aber darüber können wir dann ja nach dieser Zelebrierung reden. Genau, dann kann man so zwei Minuten anspielen, ne? Oder? Oder dreieinhalb. Okay, ich gehe dann mal kurz. Oh. Ach, du musst mal aus. Ja, ja. Okay. Du musst dich jetzt gleichzeitig mal raus. Genau. Ne? Eins, zwei, drei. Thank you. machen kannst. Lange genug. Ja, das war die unsichtbare Idee, die leider heute komplett unsichtbar ist. In der Form wie das Major, die sie herausgebracht hat, mit einem grauen Cover und durchsichtiges Vinyl. Lars Nagler hat das ganz toll gemacht, toll umgesetzt. Also, so schön. Also, jetzt gibt es die quasi aus Leipzig, die Wiederauflage in transparentem Vinyl. Weil ich habe, das kann man das ruhig stärker wörtlich betonen. Damals war das halt schwarze Platten und Bezüge auf dem Cover. Jetzt ist die Idee ja durch. Du hast ja auch hier die japanische Pressung. Die ist ja auch dann Doppel-LP gewesen. Da steht auf dem Banderole auf Japanisch drauf die erste unsichtbare Schallplatte, der Vinyl-Schallplatte. Steht auf der Banderole halt. Ne? Ja, sehr, sehr. Mit Banderole. 500 Aufgaben. Naja, wer hat denn Gebote? Ja. Und dass dieser 500 Handschuh, genau, das ist der Etcher, der Hund von der Käthe damals. Käthe Kruse. Ja, ja, genau. Und dass eben die Stimme, das war Tabea Blumenschein, die ja so eine berühmte Schauspielerin damals war. Vor zwei Wochen hier sogar ein Bildnis einer Trinkerin zu sehen. Ah ja, genau. Ja. Ich habe mit der kürzlich telefoniert. Die ist ja, ist ganz toll. Die wurde letztens in Deutschland Radio Kultur gefragt, ob sie was über ihre Arbeit mit der tödlichen Doris erzählen möchte. Und dann sagt Tabea so, naja, das war ja eine richtige Arbeit, das waren ja so 45 Minuten Auftritte. Die anderen Leute, die ist wirklich authentisch, ne, sagt man, also total. Die hat da mit Valeska Gerb auch gearbeitet damals und Ulrike Ottinger, also großartig. Ja, ihr hattet immer eine dritte Hand für die dritte Figur, die ihr gewechselt habt. Ja, zum Beispiel Chris Dreyer, unser erster. Ihr Sohn? Das ist so geil. Das ist der von der Dimitrov, ja. Und der Film, da muss man natürlich was viel zu erklären, weil ich habe auch gesagt, der ist natürlich ziemlich berührend, der Film, weil wir haben damals war es so, dass der. Es gab den großen Rock'n'Roll-Film, dieser Film, wo Sid Vicious mit einem, also der Punk sozusagen mit dem Provozieren, mit dem Hakenkreuz, die Spießer in Frankreich provoziert, geht dann so eine Allee entlang. Und diese Bilder muss man wissen, wenn man zum Beispiel jetzt diesen Ausschnitt ganz kurz sieht, denkt man einfach nur, oh, die haben ja ihren Kindern solche Sachen angezogen, das ist natürlich nicht wahr. Keine Eltern haben ihren Kindern solche Sachen, also, sondern das ist ein Projekt von Kunststudenten und mein Bruder hat die Idee damals von Mutter, Max Müller, die Idee gehabt. Und zwar klar, dass die Punks haben gesagt, no more heroes. Und wir haben gemerkt, da kommen die neuen Helden wieder. Das sind wieder genau dieselben Bilder. Der Sid Vicious, der sich heroinsüchtig und seine Freundin dann noch irgendwie alles mit Mord und Totschlag. Komm, wir drehen den Film, der in 20 Jahren kommt wird. Und der Erste, der das 15 Jahre später machte, sozusagen, also wir drehen Lebensgeschichte, aber mit zwei Kindern. Ne? Und der Dietrich Kurbut, Oberstaatsanwalt für Nazi-Verbrechen und Filmkritiker, den kennst du glaube ich auch, der war seit den 15 Jahren Filmkritiker und der hat ein ganz wunderbares Buch, kann ich empfehlen, das heißt Deutsches Filmwunder, Doppelpunkt Nazis immer besser. Der analysiert in dem ganzen Buch im westdeutschen Film den Nazi-Darstellung. Von den 50er, 60er Jahren in die ganze Zeit. Also dann gibt es plötzlich so Trennung zwischen Gut und Böse, Nazi und so. Und der hat dann geschrieben über den Film, der 10 Minuten ist und auch berührt, weil natürlich die Kamera wackelt. Also es wirkt alles unglaublich naiv dadurch. Also es wirkt, ich habe das mal jemand, der da so sehr empört war über den Film, gesagt, ja, aber bei der Untergang werden sie doch, da werden fünf Kinder vergiftet. Ne? Also es sind ja Kinder, die das spielen müssen. Da kann mir keiner fragen, ob die traumatisiert sind, ob sie genug zu essen bekommen haben bei der Dreharbeit, ob die auch gut behandelt worden sind. Aber wenn sie eine wackelige Kamera haben und sie genau, das ist natürlich alles manipulativ. Also die Hand, die da zusticht, das ist nicht er, sondern das ist dann reingeschnitten. Oder einzige Mal, wo er in fünf Stunden weint oder in der Zeit, wo man, das wird natürlich so reingeschnitten, dass man denkt, jetzt hat er gerade sie umgebracht und so weiter. Und diese ganze, der Film berührt also nach wie vor ganz stark, aber der Dietrich Kurbut hat dann über den Film geschrieben, dass er besser wäre wie der Untergang. Die so und so 10 Millionen Produktion oder keine Ahnung, der Film wäre besser und dasselbe hat in New Music Express der Chris Bohn geschrieben. Es gab nämlich 15 Jahre später tatsächlich das Leben des Sid Vicious, also dieses Punker-Leben wurde verfilmt. Der meinte auch, es gibt da einen Berlin-Film, der ist mit 30 Mark entstanden, der ist besser als diese Kinoproduktion für 2 Millionen oder so. Okay. Naja, der also läuft schon für den Film lohnt es sich eigentlich, in die geniale Dilettantenausstellung zu gehen. Ja. Also, weil da kann man den komplett sehen. Und der berührt natürlich auch. Ne? Der ist verstörend. Der ist verstörend, also der ist nicht schön, überhaupt nicht. Und ich meine, ich musste dann aber auch jemand erklären, nein, der Oscar-Krieg ist nicht auf dem, der haut sich nur den Kopf gegen die Wand, sondern das bin ich. Also, und die Schreie, das bin ich. Oder das ist so. Also, die ganzen Manipulationen, die werden übersehen, weil. Wenn Kinder sind einfach, sind wir auch zum Beispiel gegen Kinder auf Wahlwerfen unmöglich zum Beispiel, eigentlich. Also das manipuliert, ne? So, aber, oder ich meine, das gibt ja ein Porträt von Hitler als Baby, ne? Das ist ja auch nicht heftig, oder? Aber so, wir waren bei den Mitspielerinnen, den wechselnden Mitspielerinnen der den dritten Personen, die dann mit euch beiden in der Trinität dann die eine Person gebildet haben. Das war der Sohn von Dagmar Dimitrov. Ja, aus Dresden. Genau, aus Dresden kommt. Dann gab es Chris Dreyer, Tabea Blumenschein, genau. Käthe Kruse. Genau. Ja, und dann gab es immer noch Leute, zum Beispiel auch gehörlose Freunde von mir, der Gunther Trube hat auch in der Gruppe mitgearbeitet, weil Gunther Trube war ein Gehörloser, der sich für Musik interessierte, hat aber nie was gehört. Dachte, ich gehe bei den Konzerten, interessiert mich. Grace Jones, Sex Pistols hat mir angeguckt, warum soll ich da nicht hin? Das kann man sich heute kaum vorstellen, dass das sehr schwer war, zum Beispiel ein Interview mit ihm gemacht, das in der Zeitung abzudrucken ist. Also dann gingen die Leute sofort, die Redakteure, als sie das dann hatten, gingen sofort privat bei ihm hin und sagten, seit wann ist denn das? Ist er seit Geburt? Oder, also es ging sofort wieder, es fing zu ganz unten an, ne? Statt einfach mal hinzuhören, dass der so sagt, warum ihn das interessiert. Wir haben auch im Kumpelnest gearbeitet. Also wir haben, es war ein offenes Kollektiv sozusagen, aber es gab so ein paar Anker, die Chris Dreyer, die war am Anfang 2 Jahre Schlagzeugerin, ne? Die ist, die ist zum Beispiel, das habe ich, weiß ich auch erst nicht so seit langem, wusste man, dass sie mit Hans-Joachim Kuhlenkamp zum berühmten Quizmaster verwandt ist. Aber die ist tatsächlich verwandt mit Catherine Dreyer, der Freundin von Marcel Duchamp, der Feministin und Künstlerin, die den total unterstützt hat. Und mit Ted Dreyer, der von das Black Mountain College in den 30er Jahren, wo so exilierte Bauhauskünstler hingegangen sind nach USA und Leute wie Cage und Rauschenberg gearbeitet haben und so. Soll ich mal was lesen aus dem Buch? Oder willst du noch so auch mal was sagen? Oder vielleicht wollen Sie auch was lesen? Warum habe ich das Buch geschrieben? War natürlich eine super Sache, dass mich nach meinem letzten Artikel ein Lektor fragt, weil meine Bücher entstehen nur dadurch, dass mich Leute fragen. Ich biete das nicht an. Also ich schreibe keinen Verlag, hier ist mein Manuskript, meine ich. War das keine Reaktion auf Type? Also das verschwendet deine Jugend. Nee, das war eine Reaktion auf meinen Artikel im Netz. Ich habe also jemand hat mich empfohlen. Also daran sieht man, wie klein die Welt ist, also Empfehlung. Also jemand, der meine Sachen schätzt, empfiehlt mich, weil jemand, der eine Sondernummer für Berlin macht, in Lettre, und dann sagt er, kannst du nicht was über die Subkultur, diese 80er Jahre Subkultur schreiben, die Punk und diese ganzen Sachen mit Bowie und so. Dann habe ich einen Text geschrieben und der kam sehr gut an, der wurde ins Französische übersetzt und es gab plötzlich die Merken, ui, der kommt gut an. Und den Text las auch ein Lektor vom Philo Fine Arts Verlag. Und der sagte, ob ich nicht Lust hätte, ein ganzes Buch darüber zu schreiben. Und dann habe ich auch einfach erst beim Machen, auch eigentlich seit ein paar Jahren erst erfahren, dass ich ein gutes Detailgedächtnis habe. Ich kann mir wirklich komische Details gut merken, was ich selber gar nicht so bewusst wahrgenommen hatte. Und habe die dann aber immer aufgefrischt mit Leuten, die aus der Zeit sind, also auch über Facebook tatsächlich, die haben auch gemerkt, die da gibt es wahnsinnig viele Leute, zum Beispiel die Punks der ersten Stunde, Betty Moser lebt heute, ist 55, lebt in England, ist Übersetzerin, also von wegen Opfer. Es gibt also unglaublich viele Leute, denen geht es ganz gut auch. Also dieses Bild stimmt erstmal nicht. Und für mich war das die Chance in dem Buch, die Bilder, die es da schon gab, über Teufelbuch zum Beispiel. Teufelbuch hat mich zum Beispiel geärgert. Da hast du alle interessanten Sätze von mir weg, also die 3 langweiligsten sind drinnen. Und alles das, wo ich das dem Bild nicht entspreche, ist nicht drin. Und auf dem Rücken steht, Ben Becker, ich fühle mich noch heute wie ein Punk und so, das war alles. Und ich dachte, hey, der wohnte doch in der 6-Zimmer-Wohnung in Wilmersdorf bei seinen Eltern und rannte mit 14 schon bei den Promis hinterher. Also im Dschungel rannte doch mal, um sich dabei Udo Lindenberg gut zu tun, damit er mit dem Sekt trinken kann. Und dann habe ich gedacht, das müssen wir doch mal aufschreiben, oder? Also das macht er ja nicht unbedingt beliebt, aber ich habe gedacht, das ist doch lustige Geschichte. Also Und dann dachte ich, das ist eine gute Gelegenheit. Also diese, ich habe also diese Mystifizierung der Leute mitgekriegt, wie die, also über die Medien auch. Ben Becker, der Außenseiter, dieses Summer of Rebels. Sag ich, also Bibelvorlesung ist doch nicht Rebel. Also nicht so. Jetzt im Philharmonieorchester, das ist doch nicht Rebel. Also Rebel ist Johnny Rotten, das ist Religion, also diese Anklage. Oder, so. Oder Johnny Rotten, der sagt im Interview, ich habe gelernt, schlecht zu singen, damit ich nicht von den pädophilen Priestern betatscht werde. Die wussten, das kommt ja in den Chor. Ist doch irre zu wissen, dass die Punks schief gesungen haben. Er singt ja wie so eine beknackte Dunte eigentlich, ne? Also durchgeknallte, damit er nicht belästigt wird. Die wussten, wenn wir da reinkommen, können wir es nicht erziehen. Fand ich toll, das ist auch eine Form von Widerstand. Schlecht singen. Ich habe zum Beispiel, meine Mutter hat mich immer als Kind zu der Landsmannschaft der Ostpreußen gebracht, weil ich so schön singen konnte. Und dann war sie ganz, ich bin ja ganz enttäuscht, dass sie so schrecklich singe und sagte, Mutti, ich bin nach London, nach Tokio eingeladen. Wie, mit der Musik? So, die war ganz geschockt, ne? Dachte, du hast doch so schön gesungen früher. Und, ich bin ja auch kein Fan von Maria Helwig. Also insofern kann man seine Mutter trotzdem mögen. Und auf jeden Fall habe ich diese Bilder, fand ich irgendwie doof. Das wird zwar mal betont, wie subjektiv das Buch ist, weil ich auch meine Person nicht verstecke. Ganz klar, ich sage, das ist meine Position. Aber es gibt überhaupt keine objektiven Bücher. Ne? Also es gibt nur Bücher, die kommen dem Mainstream etwas näher oder dem allgemeinen Empfinden oder der allgemeinen Wahrnehmung. Aber es gibt nur subjektive Bücher. Und dann habe ich gedacht, jetzt beschreibe ich mal ein paar Sachen, weil mich haben auch Sachen geärgert. Zum Beispiel über Jenny Schmidt, Ratten-Jenny. Kommt auch im B-Movie kurz vor, wo sie ihre Ratte so mit Speichel füttert. Ne? Lese ich mal dieses Kapitel. Eine Punkerin namens Ratten-Jenny lauert Martin Kippenberger, einem Künstler, mit einem Rudel Punks vor dem Szenetreff Café Zentral am Schöneberger Nollendorfplatz auf. So zumindest heißt es in der Kippenberger Biografie seiner Schwester von Martin Kippenberger, der Tagesspiegel-Redakteurin Susanne Kippenberger. Zitat: Ratten-Jenny als Anführerin einer Gruppe? Niemals, die hat doch immer nur alleine zugehauen. Wundert sich nicht nur Angelika Sulzbacher, langjährige Kellnerin in der Domina Bar in Schöneberg. Ich kenne Ratten-Jenny nur als absolute Einzelgängerin. Immer unten eine Fußnote, weil damit ein Rechtsanwalt hat es durchgelesen, das haben die Leute wirklich gesagt. Ich habe immer dreimal gesagt, kann ich das so schreiben? Also es gibt auch keine Anzeige. Ne? Eingebrannt in das Gedächtnis von mir hat sich auch eine Szene, die ich also 1980 in der Punkkneipe Chaos erlebe. Ein sogenannter Hertha-Frosch, das waren Fußballfans, denen eine Nähe zur rechten Skinheads nachgesagt wurde, steht am Tresen, spricht irgendwann von Scheißschwuchteln. Kaum hat Ratten-Jenny das vernommen, stürzt sie sich auf den Mann, stößt ihren Regenschirm brutal zwischen seine Schenkel. Der Hertha-Frosch verlässt überstürzt das Chaos. Auch beim Pogo-Tanz ist Ratten-Jenny immer solo. Gegen 1979 pumpt sie derart wild auf der Tanzfläche des SO36, dass sich der Boden öffnet und sie schlagartig im Tanzboden verschwindet. Zitat, da war plötzlich ein Loch. Nach einiger Zeit erschien Ratten-Jennys Kopf, dann ihr Körper. Ganz allmählich. Und als sie dann aus dem Loch gebrochen war, tanzte sie einfach weiter, so dass da nichts geschehen. Sagt Lilo Ungers, bis heute eine der SO36-Betreiberinnen. Im 2007 erschienenen Kippenberger Buch wird Ratten-Jenny von der Fotografin Jutta Hengland folgendermaßen beschrieben. Zitat, eine Berliner Göre mit Spatzenhirn, eine Punkerin ohne Sinn für Humor. Sie sei irre, drogensüchtig, eklig. Kein Geheimnis sei, sagt Martin Kippenbergers zeitweilige Assistentin, die Fotografin Andrea Stappert, dass Martin sich in jungen Jahren eine Hepatitis C durch Drogenkonsum zugezogen habe. Zitat, trotzdem im Alter von 17 erlittenen schweren Leberschaden trank Martin auch weiterhin viel Alkohol. Zitat Ende. Ratten-Jenny hat den im Alter von 44 Jahren verstorbenen Künstler jedenfalls überlebt und wirkt bis dato sehr lebendig. Der Name rührt von der weißen Ratte her, die sie in den 80ern ständig auf ihrer Schulter trug und mit Käse, Speck und ihrem Speichel versorgte. Kann man im B-Movie sehen kurz. Nachdem Ratten-Jenny fast 30 Jahre lang in London gewohnt hat, kehrt sie seit 2008 wieder gelegentlich im Bezirk Kreuzberg ein. Und sie ist immer noch eine Punkerin mit einem großen pinkfarbenen Iro ausgerüstet, schwarzen Plastikhosen, pinken Plastiktop und einer Kette, welche die Nase mit dem rechten Ohr verbindet. Im Hinterzimmer der Kreuzberger Punkkneipe Trinkteufel, dort, wo Anfang Dezember 2009 der englische Popmusiker Pete Doherty randalierte, Fußnote 224, verabredeten sich im Mai 2009 Ratten-Jenny und Wolfgang Müller. Ich schreibe ihn ja in der dritten Person hier. Also nicht wie Cäsar, aber Das ist ein bisschen angenehmer zu lesen, weißt du? Also ich lese das jetzt nicht so in, sag einfach, ja, ich sag's jetzt einfach ich. Es ist das erste Interview, welches mit Rattenjenny überhaupt geführt wird. Mit bürgerlichem Namen heißt sie Jenny Schmidt. Während des Gesprächs wird sie das Gegenstück zum Dialog mit der Jugend zeigen. Das ist ein Gemälde von Kippenberg, das ist ein ganz berühmtes Bild, als er so vermöbelt wurde von Rattenjenny, alleine natürlich, hat er sein Gesicht dann so bandagiert und hat das fotografieren lassen von dieser Jutta Hänger, eine Kommilitonin von mir, und das dann malen lassen von so einem Hobbymaler oder so. Und das Bild heißt Dialog mit der Jugend. Also der hat das sozusagen produktiv weiterverarbeitet. Das ist dann auch witzig. Aber es ist auch witzig zu wissen, dass Rattengenie eigentlich nur 3 Jahre jünger ist. Also es ist eigentlich ein Dialog mit der Jugend ist. Und es ist auch witzig, zum Beispiel das Interview zu hören, ich habe auch den Typen aufgetrieben, mit dem er dann zusammen gewesen ist. Und ich meine, jetzt muss man sich die Situation vorstellen. Also Rattengenie hat ja auch so ein... da kommt also Martin Kittmann, der Künstler, in den Club rein. Rattenjenny sitzt ganz hinten und der hatte schon Zoff mit dem mit der SO36. Es passt gut, weil er hatte Zoff, er hat sie rausgeschubst und dabei fiel ihr Bierglaschen, hat sie mir erzählt. Und er sagte, ich wollen wir hier nicht, hat er gesagt, hat sie so rausgeschoben. Dabei fiel ihr Bierglaschen, steht auch im Interview. Und damit hat sie ihn damit wohl verletzt. Das ist ihre Erinnerung. Diese Erinnerung aber an den Zeugen, der mit ihm war, auch ein Redakteur ist es von der Morgenpost, war so, dass Kippenberger kommt in den Laden rein, sieht hier den Rattenjenny und schreit ganz laut drüber, na du F, 3 Pünktchen. Und das ist natürlich unglaublich brutal. Und das war so ein bisschen Kippenbergers Art, so, ne? Also im schwarzen Kellner zu sagen, na du N und so und na du Schlucht und so. Also mit diesen... politischer Unkorrekter zu brechen in so einer provokativen Weise. Hat aber vergessen, dass er natürlich ein straighter weißer Mann ist, zum Beispiel. Ja? Also, oder eben keine Frau ist. Und wie mit was hätte sie sich wehren sollen? Also in dem Moment, wo er das rübergerufen hat, und das ist auch belegt hier, das ist immer wichtig, dass er mal steht, das ist ein Morgenpost-Redakteur, der das mir gesagt hat. Hat sie da so beschimpft, ne? Unterleibmäßig, na du. Und da hat die natürlich das Bierglas in 2 Teile geteilt und stürzte mit dem Rest da zu. Und ich meine, das ist doch klar, wer Rattenjenny kennt, weiß, die ist so. Also jeder wusste, das ist eine Frau, die wird jeder, der irgendwelche antisemitischen, rassistischen, sexistischen Sachen loslässt, der kriegt von der Eins über die Rübe. Und das war aber nicht eine, aber niemand hat über die Rübe gekriegt, weil er einen Anzug hat, weil er spießig aussieht oder also weil er nicht punkig aussieht. Also man war immer in Sicherheit, wenn diese Frau im Laden war. Und das fand ich wichtig, ne, das mal zu beschreiben, weil ich habe keine Angst vor. Ich würde mit dir auch nicht in die WG ziehen, ist mir auch zu anstrengend. Aber darum geht es ja nicht. Man muss ja nicht hier einen Leuten zusammenbringen. Ich fand das schön, dieses Bild ein bisschen auszugleichen, weil ich dann dachte so, also die hat Humor, die ist nicht doof, Spatzen hören hat die auch nicht. Also ich finde sie eigentlich ganz klug. Also anstrengend finde ich sie, klar. Aber sie ist völlig okay. Und naja, das war so für mich die Chance, ein Buch zu schreiben, wo ich sage, es ist immer die Wahrheit drin. Natürlich ist es meine Wahrheit, aber es ist immer belegt über Fußnoten. Ne? Noch eine Geschichte? Ja, gerne. Ich habe über 400 Fußnoten. Naja, es gibt einfach so, ja, also für mich war das wichtig, ein Rechtsanwalt hat das wirklich angeguckt. Das ist wichtig, wenn zum Beispiel eine 74-jährige, wie heißt sie nochmal, nicht Lise Lott, jetzt habe ich den Namen vergessen, das war die Mutter eines des Inhabers vom Dschungelwochenende, David Bowie. Und die sagt zu mir, Ben Becker, ihr Sohn hat den Laden, war Inhaber des Ladens, Ben Becker, das war doch immer ein Großmaul und Angeber. Sag ich, wie, aber vielleicht kann ich das so schreiben? Ja klar, na klar. Die haben unten haben die geschnorrt nach Geld. Und oben, um dann oben mit den Promis sich da am Tisch von den Promis zu setzen und mit den Sekt zu trinken. Dann habe ich gesagt, habe ich so jetzt keine Unwahrheiten zu schreiben, habe ich dann mir auch die Biografie von Ben Becker durchgelesen. Ich tanze, na und? So heißt die. Ich tanze, na und? Also ich habe auch wirklich ganz harte Literatur durchgelesen, so erlebe ich zu. Ich habe ganz furchtbare Bücher auch gelesen. Das war nur eins von vielen, die jetzt nicht so mich bitte. Und habe dann diese Bücher also ausgiebig studiert und finde dann tatsächlich an einer Stelle, ey, Fetisch hat mal gesagt, wir hätten immer den Leuten gesagt, ey, hast du meine Mark? Und der Fetisch, mein Kumpel, meinte, wir haben das wahrscheinlich erfunden. Also Ben Decker glaubt, er hat, ey, hast du meine Mark erfunden. also den Punk-Metal-Spruch, hätten wir uns dann patentieren lassen. Das schreibt er in seinem Buch. Also, ne? Ja, der wunderbare Zusammenhang. Jetzt hat die was gesagt, mit die haben unten geschnorrt und so. Und dann sage ich halt, er sagt ja selber, dass er das erfunden wahrscheinlich hat, hast du mal eine Mark. Das konnte ich dann verknüpfen damit und schreibe dann eine Investition mit Folgen. In einem frühen Video von Udo Lindenberg sieht man ihn als Statist. Das sind so kleine Sachen, das sieht natürlich kein Mensch, guckt da genau hin. Da siehst du aber wirklich 10 Leute und du siehst ihn. Und wirklich ein richtiger Punk hätte sich damals nicht mit Lindenberg gezeigt. Die waren dann so dogmatisch. Ich finde Lindenberg schon ganz wichtig. Also der hat 2, 3 tolle Platten gemacht erstmal, die waren wichtig. Aber trotzdem in der Punk-Szene war so Lindenberg und so, das mögen wir nicht. Kein richtiger Punk hätte sich mit Lindenberg als Statist Geld verdient. Das hätte keiner gemacht. Also da hätte sich jeder geweigert. Und solche Belege sind wichtig. Also dass dann gesagt wird, ja, der hat wirklich mit 14 schon, also der wusste schon, wer berühmt ist und wer nicht. Ne? Und dann sagen Leute, ja, der kriegt aber kräftig eins raus. Sag ich, nein, nein, das stimmt nicht. Ich finde ihn ja auch ganz nett und so privat, immer nett zu mir. Das ist kein Feind von mir. Ich meine, Musik mit Vicky Leandros, die ist für die Krebshilfe gesungen, das fand ich nicht jetzt so toll. Also gab es so eine Benefits-Geschichte, wo er mit Vicky Leandros singt. Ganz grausam. Also echt, da ziehen dir die echte Fußnägel hoch. Ne? Also, da tun mir die Kinder echt. Also ist ja wirklich ein Zweck, aber es ist unerträglich. Und die ist wahrscheinlich total nett auch, schätze ich. Für die auch ganz gut war. Aber auf jeden Fall, jetzt übrigens dann, ja, wir saßen da in dem Luxusrestaurant zusammen und dann sagte der Udo Lindenberg, saß und Ben und so, wir saßen alle zusammen und der Udo Lindenberg und dann hat Ben gesagt, ja, ich könnte doch mit dir singen. Finde ich auch ganz gut. Jetzt singt der will unbedingt. Gut, ne? Auf jeden Fall sage ich, nein, das wirkt halt so bösartig dann so ein bisschen, weil ich finde das schon wichtig, wenn man so ein Buch schreibt, dass man die Hierarchien berücksichtigt. Also, dass Leute wie Rattenjenny sich überhaupt nicht wehren können. Ich meine, es ist doch scheiße, wenn über dich im Buch drin ist, du bist ein lebendes Kunstwerk, du bist eine nette Person, wie ich finde, anstrengend, aber nett, und über dich steht dann so ein Scheiß, dass du blöd bist, dass du hässlich bist und dass du mich zu einer Birne hast, weißt du, und die Geschichte stimmt irgendwie auch nicht. Das ist doch schön, eine andere Geschichte zu haben. Dann schreiben bei Amazon natürlich auch viele Leute, der erzählt mir von sich ein scheiß Buch und so, aber ich weiß schon, welche Leute das machen. Aber ist ja auch in der 5. Auflage fast. Ja. Also die merken halt, dass ich da keine Rücksicht nehme. Und was ich jetzt lustig fand im Buch, das kommt jetzt nicht so ganz so rüber. Man sieht dann hier das bandagierte Gesicht von Kippenberger, das Gemälde, das jeder kennt. Und rechts die Hand von Rattenjenny und ihre Narbe als Gegenstück. Weil sie hat nämlich davon auch eine Narbe übrig gelassen. Also sie hat dann mit der Flasche so rauf, dann auf ihr Gesicht, das war, bin also gegen Gewalt, sag ich gleich, das nicht machen. Aber ist halt das Gegenstück, ne? Die Narbe von ihr, die tut auch weh. Und der Finger ist halt eben steif und so. So, ne? Das Arsch und so. Aber ich denke, das ist doch interessant, über ihre Position was zu wissen, ne? Also, ja, es gibt da, ja, da gibt es diese. Ja, bei Westen war ich auch lustig, da habe ich dann geschrieben, ich habe dann sein Buch auch geguckt, bei Merve angeguckt und da war ich mich daran erinnern, dass der halt, dass ich dann, als ich das Dilettantenbuch machte, dass dann sein Mentor, der war 16 Westen und dann hatte so einen Förderer, der mich anrief und richtig bedrängt, ja, und der ist genial, der muss kommen und so. Bin mit Niki dann in die Wohnung und so und hat dann gesehen, der hat so Collagen gemacht aus Guernica, aus diesem Bild von Picasso. Die zerschnitten und zusammengefügt. Ja, das finden wir jetzt nicht so toll. Also, fand ich jetzt nicht so genial. Und dann habe ich aber später doch die Redaktion, also Merve Verlag, hält das Werk seines Stiefsohns, des 16-jährigen Frank Xerox, spätere Westwerk, für nicht ganz ausgereift. Ein fataler Fehler. Selbstkritisch das Buch. Ein fataler Fehler. Später wird sich Frank Xerox alias Maximilian Lenz in den DJ Western verwandeln und anhand von Pablo Picasso, dem Klassiker der modernen Kunst, sein musikalisches Collagesystem erklären. Zitat: Das Picasso-Prinzip, möglichst viel von anderen abmalen, nur nicht von sich selber. Zitat Ende. Vom DJ-Pult aus wird er als Western eine, alles Zitate, Wiedergeburt des heiligen Kunst- und Musikbegriffs in Angriff nehmen. Zitat: Der DJ vollziehe diesen als, Zitat, sein oberster Priester. Es klingt fast wie auf einem katholischen Kirchentreffen. Der DJ, so Westen weiter, erreiche die höchste Stufe, wenn, Zitat, der Widerspruch zwischen DJ und den Leuten falle, Zitat Ende. Nach der Wiedervereinigung erklärt Wespe den Rave im Vereinten Berlin zum Befreiungstanz. Mit religiöser Wirkung. Zitat, das Heilige der Musik tritt deutlich in den Vordergrund. Zitat Ende. Vielleicht sind wir ja doch am Ende alle nur Papst. Also das habe ich auch bei Ben Becker am Schluss gefragt. Was sind wir alle nur Papst? Da war gerade das, was der deutsche Papst sagte, die Bildzeile schrieb, wir sind Papst. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können. Was schreibt, wir sind Papst, dafür sind wir ja alle nur Papst. Und dann, nachdem das Buch gedruckt ist, in der Süddeutschen Zeitung, da gab es schon den neuen Papst, Wespe, 48, eine Notiz in der Süddeutschen Zeitung, 48, deutscher DJ ist begeistert von Papst Franziskus, dem Argentinier Bergoglio. Der macht nicht sozusagen einen Rave-Chef, sondern es kommt nur so ein leichtes Hallöchen. Schönen guten Abend, ihr Lieben. Ich werde euch gleich den Segen geben, aber seid so gut, betet erstmal kurz für mich, sagte der Musiker, der mit bürgerlichen Namen eigentlich Maximilian Lenz heißt und aus Münster stammt. Genau wie in seiner Musik gehe es dem Katholiken Wespe auch im wahren Leben um spirituelle Erfahrungen. Er glaube an den Heiligen Geist und er habe ja auch den neuen Papst ausgesucht. Zitat, keiner habe je an ihn gedacht, wird sich denken, alle, der muss es machen, das ist der Heilige Geist. Also das ist doch toll, wenn man ein Buch schreibt und die Wirklichkeit holt einen sozusagen wieder ein. Also übertrifft es noch. Konnte ich natürlich jetzt nicht zitieren, ne? Aber ja, jetzt musst du mal irgendwas sagen. Naja, wir haben jetzt schon anderthalb Stunden auf und abgearbeitet. Ich könnte dir noch Stunden zuhören. Ich weiß nicht, wie es dem Publikum geht. Wir können ja noch so eine kleine Abschlusslesung einwerfen und dann öffnen wir das Podium. Könnten wir auch sowas. Sowas. Ja, also ich habe. Ost-West haben wir jetzt ausgelassen. Ost-West haben wir jetzt ausgelassen. Aber das kann man ja nachlesen. Ja, also nur kurz. In diesem Buch. Ich mache einen kurzen Jingle für dieses Buch hier. Ja. In diesem Buch gibt es. Ein Plakat zu sehen, das eine Ankündigung darstellt eines Konzerts der Türkischen Doris im Oktober 1984 zusammen mit der ungarischen Industrial-Band Arctico. Das beides ist jeweils angekündigt. Eigentlich sollten auch noch die Bagdasa Holland Kenneck, die rasenden Leichenbeschauer und die ostdeutsche Freiform-Postpunk-Band Krieg und Raus spielen. Alle waren in Budapest, aber das Konzert fand leider nicht statt. Also ein eigentlich unsichtbares Konzert sozusagen. Ihr habt dann später in Budapest gespielt, ihr habt in Warschau gespielt, ihr habt illegal in Ostberlin performt, also da gibt es eine ganze Menge an Grenzüberschreitungen, nicht nur die unsichtbare EP hätte eine solche sein können. Das kann man dann in entsprechenden Produkten nachvollziehen. Ja, und vielleicht diese Videos, das Bild mal zeigen von der Naturkatastrophenballett zum Beispiel, dieses Video, genau. Dieses unscharfe Video, weil das wird, da wird auch was, kommt weiter vor wahrscheinlich. Ja. Ja. Da gibt es nämlich ein. Nee, komisch, das hast du. Hast du klassisch los? Nein. Das ist nämlich so gewesen, dass die Westdeutschen. Genau, gehen wir einfach einen Schritt. Ganz kurz zu dem: Das ist zum Beispiel. Das sind alle Kneipen, in denen man sich aufhört. Und die Leute aus dem Frontkino sind zum Beispiel Sex und Bock, aber nicht dahin gegangen. So, ich habe versucht, das mal so schematisch. Wissenschaftlich aufzuzeichnen. Und das Punkhaus, das erste Punklokal war am Kudamm und das hieß Funkhaus. Und das lief nicht. Und dann hat der Besitzer einfach aus dem F ein P gemacht. Und dann kam plötzlich 200 Punks. Die kamen aus allen Stadtteilen zusammengeströmt. Also solche Geschichte ist auch hier geschrieben. West-Berlin Funky Town? Ja, überhaupt nicht. Und Punking. Zeig mal das nächste Bild. Ja, richtig aus dem oben Kumpelnest 3000. Genau, große Rolle, da warst du Kellner. Genau. Die Kneipe von Marc Enestus, genau. Später durch Hardwax. Genau. Das sind so diese Verbindungen sozusagen. Ne? Das ist zum Beispiel, das sagt mal Dimitrov, in der Ästhetik der Frauenbewegung, wir fanden die nicht so, die fanden die Bewegung, Ästhetik der von Anni Schwarzer nicht gut. Ich fand die Ästhetik der Friedensbewegung scheiße. Also wir waren für Frauenbewegung, wir waren für Friedensbewegung und so weiter, aber nicht für die Ästhetik. Und das finde ich als Friedenstaube, also mit den Federn, und sie ist mit dem Perückenbikini und er ist im Grunde schon sehr Zukunft. Niki ist Neo-Individualliberalismus, also das ist also der Interesse, der sich selber, also ich will mich selber, es war aber also von Images, selbsterfahrungsmäßig auf eine komische Weise. Ja? Das ist unsere erste Platte, also wahnsinnig schlechtes grafisches Design, also die waren schockiert. Und es ist wie ein Lackbild. Dieses Bild ist, das kostet, das muss der Hinzweck extra zahlen, extra Druckvorgang, nur Lack auf das Ganze ausgeschnittene. Ausgeschnitten, das Spinnrad. Und hier hinten sieht man links Nummer 1 ganz klein. Ja, nächste Frage. Ja, auch sehr teuer mittlerweile, soll aber wieder veröffentlicht werden. Ja, das wird in Amerika jetzt veröffentlicht im April in einem Label, das auch Residence und Divo und solche tollen Sachen bringt. Das ist ein großer Fan dieser für die Lorosplatte und bringt die jetzt raus. Und zwar mit dem 20-seitigen oder 16-seitigen Beibuch. Leute denken auch, ja, da gibt es ganz rar, gibt es nur in 500 Exemplaren dieses Beibuch. Ja, der Hinzweck hat die Rechnung nicht bezahlt. Der Drucker, das war eh der billigste, der Merbedruckte, der hatte 3000 gedruckt. Und nachher die erste Portion geschickt, kriegt er nie Geld von Hilsberg, nie. Also das war auch mal die Verbindung gleich verbrannt anschließend. Ne? Und hat dann irgendwie den Rest weggeschmissen. Deshalb ist das Ding so selten. Das ist der Grund, nicht, weil wir da auf Rarität machen. Und das wird jetzt erscheinen in Amerika, wo alle 1000 kriegt Freiheit. Mit den Modeentwürfen, zu jedem Song ein Modeentwurf. Genau, das ist vielleicht noch ein interessanter Ost-West, weil der WDR kam, wir machen einen Rockpalast-Special Underground und Subkultur. Und natürlich ist es auch ein Teil von Westpropaganda gewesen, Leute, die man eigentlich nicht leiden kann, die komische Frisuren haben, die irgendwie queer sind oder transen oder alles so Leute, die eigentlich gar kein leichtes Leben hatten. Ne? Also, dass man die dann vor die Mauer stellt, vor die bunt besprühte Mauer, ne? Weil die ja auf der Westseite ist. Wenn dieselben Leute, wenn man mit der Graffiti gekommen wäre, dann irgendwie ein leerstehendes Haus angesprüht, da war die Polizei schnell da. Ne? Also es ist nämlich verboten, gerade mit Graffiti einfach mal so ein bisschen rumzusprühen. Das heißt, die Mauer, man hat ganz gern gemocht, dass man sich dann davor stellt und sich möglichst... zeigt, guck mal hier, guck mal, wie frei und so. Und ich fand das irgendwie unverschämt. Ich habe gedacht, so, ich kenne so tolle Leute, also wie den Heiner Müller kannte ich ja ganz gut dann, mit dem habe ich eine Party gemacht im Merve-Verlag. Also ich kannte Leute und habe gesagt, ich mache doch nicht den Hampelmann da. Und dann sagten die aber, ja, aber wir müssen sowas Repräsentatives und so und das ist ein West-Berlin-Special. Dann habe ich irgendwie gesagt, okay, vor der Mauer, aber nur die Stelle, wo ich bestimme und die andere bestimme ich ganz frei. Und dann habe ich die zu dieser Trümmerwüste mit den Pfützen geführt. Da hinten ist irgendwo die Mauer, das, diese Peitschenlampen. Das ist der Potsdamer Platz. Das ist das bebauteste Grundstück jetzt. Das war eine absolute Öde. Und die sagen, was hier und so? Hier ist ja nichts los. Ein altes Haus vom Krieg noch, ein Neubau. Sag ich, ja, hier machen wir das Naturkatastrophen. Das ist von Berlin, das ist unser Stadtzentrum. Ja, also, und da haben wir diese Veranstaltung. Hinter der Straße ist dann quasi eine Grenzanlage. Das, wo der Polen macht dann auch mal. Genau, der illegale Polen macht und so. Genau, nächste Bild zeigt, das ist die Feuermauer. Dann gesagt, ja, ich wusste nämlich von meinem Haus, war nämlich gerade Kita-Bau und das heißt, die Mauer war nicht sichtbar. Und ich wusste, man konnte mal vorbeigehen, haben wir Ost und West United gesehen. Links, das ist Albertstraße Ost und rechts, das ist die Thomaskirche West, Kreuzberg. Halt also Ost und West zusammen auf einem Bild, das ist so ein tolles Blick. Sag ich dann, hier kannst du die Kamera, ja, aber die Mauer, sag ich, ja, die ist doch da. Ja, oder willst du den Sandhügel da abtragen? Der war direkt davor. Wir kommen sozusagen im Video, das kann man im Internet irgendwie auch sehen, kommen wir dann immer in der Mitte zwischen Ost und West hoch und machen dann, also Käthe konnte Feuerschwein, spuckt aufs Mikro, das britzelt so. Und wir machen so ein bisschen Musik und so, ein paar Klänge. Und irgendwann fällt das Mikro zu Boden und dann ist plötzlich der Ton aus und wir musizieren munter weiter immer und zeigen mal Ost, West, rechts, links, machen so Instrumente. Und das ist aber nicht irgendwie thematisiert worden damals. Die haben nicht gesagt, boah, was für eine originelle Idee, sondern dieses hat eine Kuratorin in Los Angeles gesehen, Stephanie Barron, die machte eine Ausstellung Cold War Cultures, zwei Two Germanys, fand das sehr genial und hat mich nach Los Angeles eingeladen. Und dann wurde das Video da gezeigt und ich habe Vorträge gehalten. Das war einfach eine Form und genau, es gibt eben 7 Sekunden Stille im Rockpalast, also das Mikro fällt zu Boden, es brennt, man hat nichts. Ich habe jede Sekunde gekämpft. Ich habe gesagt, ich möchte beim Schnitt dabei sein, ich möchte die Copyrights behalten. Also ich habe darauf schon geachtet, weil jetzt habe ich mich aufbewahrt, wenn ich da nicht irgendwie immer Kopien gemacht hätte, gibt es das wahrscheinlich nicht mehr. Ja, das ist ein Neubau, ja. Also, also Neubau haben halt diese Kriegsreste, mit denen gearbeitet, also mit dieser Ästhetik des schrottigen West-Berlins. Also die haben einfach mit der Realität, also ich würde sagen, die genialen Dilettanten insgesamt, die haben, wie die Stadt wirklich klang und aussah. Also sie sah natürlich auch schick aus im KDW oder so, aber es war teilweise Vierter Hinterhof und Kohlenhof. Die Leute waren schockiert. Oder ich hatte eine Außentoilette, die Leute waren... Ne? Also dieses Werbeprospekt-Image von West-Berlin, das haben Neubauer natürlich durchschaut, dass es irgendwie nicht entspricht. Und man muss dazu fügen, dass es gibt, es ist ein Pink Floyd-Zitat. Das kommt noch dazu. Und dann kommt natürlich also Pink Floyd The Wall dazu, also, das ist genau. Schon ganz clever. Also mit dem war auf Zickzack erschienen bei Alfred Hitzberg. Ja, die haben glaube ich, mit dem Ermordung des Kanalenvogels hat Alex Wacke gedroht, wenn er keine Abrechnung kriegt. Ermordet sein Mensch. Und hier ist der Der Edger, der Hund, der ist so. Wo haben wir eigentlich jetzt alles da durch? Ah ja, das Bild, naja, das ist zum Beispiel unser Promo-Foto für Japan. Und das sieht natürlich wie Punk aus. Ist es ja vielleicht auch. Das ist ein Kumpel, das ist die Toilette. Und wir fanden sowas von schlimm. Und dachten aber natürlich auch, Marcel Duchamp, das Urinoir ist auch ganz berühmt, kennt doch jeder als, oder in der Kunst jedenfalls, das Pinkelbecken, das umgekehrt. Und wir zeigen einfach das. Dieses Urinoir, das ist wirklich interessant. Es gibt aber auch zum Beispiel in der japanischen Kultur, gibt es nämlich für Frauen Urinale. Langs vor Europa, ich weiß nicht, ob du das weißt. Also in der japanischen Kultur gibt es seit 200 Jahren oder so, oder 150 Jahren, gibt es Urinale auch für Frauen. Das ist interessant. und hier gibt es ja auch mittlerweile inzwischen so entsprechende Versuche. Wir fanden das halt auch lustig. Jetzt weiß ich halt, dass die Chris Dreier mit eben der Duchamp-Freundin, der verwandt ist, was ich natürlich irre finde. Aber auf jeden Fall, das Bild haben wir dann als Promo-Foto, weil die Leute immer sagen, in Japan, also es ist so ein Stereotyp, Japaner oder Asiaten oder so, sind unecht, weil sie immer so viel lächeln. Ja, ich habe gesagt, wieso, ist doch nett, wenn Leute lächeln, ich mache das doch auch. Oder wenn eine Frau mit Kinderwagen kommt, gehe ich auch einen Schritt zurück, weil ich stehe, ich habe auch bezahlt. Also bin ich ja auch nett. Also, weil ich das irgendwie scheiße finde, so, ne? so unsozial und sich so, hier ist mein Platz, ich habe auch bezahlt, da kommt keiner rein und so. Sag ich, das ist doch, ist das echt? Ist das echt? Ist es nicht viel angenehmer, wenn Leute nett zueinander sind und freundlich sind und ihre Anliegen auf eine höfliche Form rüberbringen und lieber ein bisschen zurücktreten? Und dann war ich in so einer, auch in einer überfüllten U-Bahn in Japan drin, also wo dieses Horrorbild, im Spiegel war so ein Horrorartikel über Japan. Und dachte mir, die gehen alles zurück. Das heißt, du bist in der japanischen U-Bahn, haben die Leute viel mehr Distanz, auch wenn die überfüllt ist, wie in einer halbleeren Berliner U-Bahn. Da wird ja viel eher jemand auf die Pelle. Und dann haben wir als Promo-Foto mit diesem Lächeln, man sieht einfach diese Lächeln natürlich, das kann ja nicht echt sein. Ne? Also, weil das fand er natürlich ganz schön schrecklich, da zu hocken und jetzt noch nett zu gucken. Und manchmal merkt man das ja. Und dann kommen wir nach Japan und sind das da 5 Meter groß gemalt. Realistisch, fotorealistisch und gemalt in so einem Hochhaus. Ist nicht irre? Also Japan hat mich schwer beeindruckt. Und das fand ich toll. Also Japan ist das einzige Land, das sich getraut hat, damit Werbung zu machen. Das ist das einzige Land, das sich getraut hat, obwohl Joseph Beuys weltberühmt schon war, das ist das einzige Land, das eine Werbung mit ihm gemacht hat, für japanischen Whisky, weißt du das? In Japan haben die irre viel Geld geboten für eine Werbung. Und dann hat er gesagt, okay, er macht das. Er möchte aber nur von der Seite gesehen werden, hat das Glas in der Hand und die ganze Zeit soll ein Text runterlaufen, dass er das gesamte Geld für die Werbung einer so einer Art Greenpeace in Japan, so einer radikalen Umweltschutzorganisation zur Verfügung stellt, der Künstler. Haben die eingewilligt? Finde ich toll. Ihr habt dieses Video mal gesehen, das ist bei einer Ausstellung im Gropiusbau. Also so kann man schon auch arbeiten, würde ich sagen. Und ja, das war halt unsere Autogrammkarte für Japan. Ich glaube, es ist gut. Ja, und das ist jetzt in dieser Ausstellung gewesen. Das ist was ein bisschen gendermäßiges, weil wir haben zu jedem Song Kleid gehabt, also immer gewechselt, nach jedem Song neues Klamotten angezogen, bei diesen populären, bei dieser EU-Musik-Sache. Und diese Kleidchen hatten wir bei diesem Markt, diesem türkischen Markt in Maybach gekauft. Das sind ja für Mädchen. Wir haben aber als Männer haben wir die Roten angehabt und die in die Hosen reingestopft. So dass es aussah wie so eine Schlagertruppe. Die Frauen mit so Röckchen, die Männer mit so roten, ähnlichen Hemden. Und am Ende des Stückes haben wir dann die Hosen ausgezogen. Und dann sah man halt, stehen plötzlich zwei Männer da in Unterhose mit so, bei Niki, so viele Haare drauf, sah das voll krank aus, mit so einem Röckchen. Und dann hat er so gesungen und immer mit dem Mikro dann auch zwischendrin einen Rhythmus auf seinen Kopf angegeben. Also so, dass man sagt, es ist nicht alles so, wie es aussieht erstmal. Ne? Also so, das war so ein Stück von denen. Ja, Ja, es wurde jetzt ausgestellt, immer ausgestopft. Sesselgruppe Kleid heißt das. Also soll es keine Fetischobjekte sein, sondern soll man eigentlich soll man sich draufsetzen können. Macht aber traut keiner. Die haben wir auch schon auf den Platte runtergemacht, damit sich keiner dahin bewahrt. Ich finde das aber gut, dass die Sachen im Museum landen. Ne? Wo sonst? Im Müll? Also wäre doch schade, oder? Ja, wie gesagt, bin zu sehen demnächst irgendwann in Hamburg. Alfred betreut das Musikprogramm. Ne? Also. Naja, betreut ist gut. Das Goethe-Institut hat mit mir einen Vertrag gemacht und hat mit mir die Verträge über die zwei Stücke gemacht. Das hat er dann rausgebracht. Aber er hat mich angeschrieben und da den Namen seiner Freundin gefragt. Ja, er macht noch was anderes und so. Dann wäre ich jetzt, wenn ich dazu gesagt hätte, für 45 Euro, die ich gekriegt hätte, dann wäre ich jetzt noch ganz furchtbar und denke auf einen Sampler. Ich bin sehr stolz, dass ich schon in den 80er Jahren als Kunststudent darauf geachtet habe, meine ganzen Musikverlagsrechte nicht an ihn abzugeben, überhaupt an jemanden abzugeben. Da muss man echt auch aufpassen. Die Leute kommen, machen nichts 20 Jahre und greifen dann echt die Copyrights ab. Also davon leben einige gut. Du brauchst ja nur einen Hit haben, eine Platte, die gut läuft. Und ich glaube, dass du, wenn du aber ehrlich mit den Leuten umgehst oder nicht so verschwenderisch bist oder die Leute bezahlst, dann hältst du die auch. Also dann könntest du auch noch 20 Jahre später Neubauten auf deinem Label haben oder, ne, und wie geht's dir los? Das ist meine These, dass du eigentlich mit einer gewissen Ehrlichkeit besser fährst, oder? Längerfristig. Ja, wir müssen ja nicht Alfred hier analysieren, der Bühne. Nö, ich weiß nicht, der ist ja wahrscheinlich auch total erhalten, na klar. Ja. Wahrscheinlich. Unmöglich. Alfred hat auch seine ganzen Kassetten weggeworfen, also die Geschichte kennst du mal aus den Anekdoten. Er hatte also Alfred Hilsberg, ganz wichtige Figur, nicht nur in Zickzack, sondern eben, er hat diesen Begriff Neue Deutsche Welle geprägt, bevor dann die schlimme Neue Deutsche Welle kam. Er war ein wichtiger Journalist, sondern hatte die Rubrik Neuestes Deutschland und hat dort diese beginnende und sich dann extrem aufbäumende Welle an Kassetten besprochen, aus ganz Deutschland ihm zugeschickt. War ein ganz wichtiger Förderer. Und er hatte also alle Kassetten, alle, zum Beispiel Eisengrau, der wichtige Laden in West-Berlin, wo es also Eisengrau-Kassetten-Editionen gab, von Gut und Gut gemacht und dann eben mit der Bargeld auch mit dabei. Also ich bin ihm auch zu höchstem Dank verpflichtet, also wenn es nicht solche Leute gibt, deswegen bin ich auch nicht gegen Sparen und für Verschwendung. Also wenn es so jemand gibt, der verschwenderisch umgeht, man muss ja nicht bei dem bleiben. Ne? Wenn man merkt, da kommt eh nichts zurück, dann geht man halt woanders hin. Aber das ist ja eine Chance. Also deswegen würde ich nicht sagen, ich bin da ausgebeutet worden. Ja, ich fand Alfred, die alle also umziehen musste, weggeworfen. Und später wurde ihm gesagt, das war jetzt hier ein Einfluss. Ja, das hat er schon auch gemacht. Der Kippenberger Müller, der hat jahrelang im Obdachlosen gelebt, weil die einfach sagt, ich schmeiße den ganzen Kippenberger in den Müll und den ganzen Kram, ja, um Gottes Willen, das ist ganz wertvoll, das wird mal, ist mir egal, der meint mir ein neues und so. Das konnte er dann nicht mehr, weil er gestorben ist. Aber ich habe dann eins gerettet, Michael Gute, und eine neue Sachlichkeit auf den Stichter eingebildet. Konnte man retten. Die hat auch alles weggeschmissen. Da redet ja. Also, Hilsberg hat es auch gemacht, ne? Genau. Schön doof, ne? Der hätte dann wieder verkaufen sollen an meinen Bekannten Thomas Parkmann, der handelt mit so Kassetten. Und damit kann dann einfach die Leute, die er produziert hat, bezahlen. Ganz einfach. Hälfte für sich und Hälfte für Thomas und die Leute werden bezahlt. Das wäre doch eine Alternative. Ja, leider zu spät. Jetzt geht es nicht mehr. Ja, es gibt noch eine ganze Menge zu erzählen. Das ist ein sehr dicht bedrucktes Buch mit wie viele Seiten? 570 in etwa, ja. 460 Fußnoten, davon mit Kultur West-Berlin 1979 bis 1989, Freizeit. Und hier nochmal der Werbeblock zu Ende 1984, Ausrufezeichen, Block am Block, Subkulturen im Orwelljahr und die unsichtbare EP bei Major Label. Das war die Tribute-Präsentation. Vielen Dank, Wolfgang. Danke dir auch. Danke für die Geduld und für das aufmerksame Zuhören und Reagieren. Ja, vielen Dank auch. Dankeschön. Habt ihr noch ganz dringende Fragen, weil wir müssen jetzt auch mal essen gehen. Aber vielleicht gibt es noch irgendwas, was wirklich zu klären ist. Eins, zwei, drei. Danke. Tschüss. Ach so, da drüben. Zustand von der